der Auswirkungen auf Deutschland ein bisschen beleuchten. Wir wollen sehen, durch das Prisma der Linken, was möglich ist aus dieser Krise, was das überhaupt bedeutet für uns. Und dazu haben wir verschiedene Referenten eingeladen aus unterschiedlichen Generationen und der Erfahrung. Und vor allem auch, wir wollen unterschiedliche Positionen hören und wir wollen wissen, was die Leute dazu zu sagen haben. Deswegen herzlich willkommen, auch schönen Dank an euch, vielen Dank an unsere Referenten. Wir werden das Podium heute dann, nachdem die Eingangsstatements gelaufen sind, öffnen. Wir wollen eure Fragen auch hören, wir wollen ein bisschen in Austausch treten. Also notiert euch eure Fragen, wenn ihr welche habt, damit wir dann eine rege Diskussion haben können. Wir danken auch den Sponsoren, die diese Veranstaltung hier möglich gemacht haben. Danke an den Stura des HTWK, Uni Leipzig, Stura, Stura Med und der Stura der HGB. Und dann den Fachschaftsrat für Politikwissenschaften. So. Wir sind Platypus. Was und wer ist Platypus? Wir sind ein internationales Projekt zur Selbstbildung. Hier in Leipzig und auch überall an verschiedenen Universitäten weltweit. Wir machen Lesekreise, immer dienstags hier in Leipzig, hier an der Uni, Seminarraum 17, beziehungsweise ziehen jeder Saal, wer Interesse hat, dienstags 19 Uhr. Wir machen Podiumsdiskussionen wie diese um verschiedene Coffee Breaks zu tagespolitischen Themen. Man findet uns auf Facebook und auch auf platypus1917.org. Wer uns finden möchte. Ansonsten haben wir draußen vor der Tür auch einen Tisch mit Platypus Reviews, die ihr euch gerne mitnehmen könnt und euch eintragen könnt in die Liste, falls ihr in unseren E-Mail-Verteiler wollt. So, das wäre erstmal abgehandelt. Jetzt kommen wir zur Sache, zum Thema an sich. Und zwar noch einmal, warum sind wir heute hier? Das ist das Podiumsdiskussion zur Demokratie und die Linke. Ich möchte noch mal ganz kurz die Beschreibung vorlesen, dass ihr alle noch mal rekapituliert, warum ihr hier seid und auch warum wir heute hier sind. Das werde ich einmal kurz vorlesen. Die Demokratie hat bis heute einen rätselhaften und zwiespältigen Charakter. An vielen Stellen begegnet uns die Forderung nach mehr oder echter Demokratie. Aber Forderungen nach Demokratie von unten werden schließlich oft von oben durchgeführt. Auch der Begriff der Demokratie selbst ist umstritten, ob darunter zum Beispiel die liberale oder die soziale Demokratie zu verstehen ist. Wir wollen die Frage nach der Demokratie aus der Perspektive der Linken stellen. Welche Geschichte hat die Forderung nach Demokratie? Wie sollte die Linke heutzutage die demokratische Befähigung der Bevölkerung fordern und befördern? Und wie nicht? Genau. Dann kommen wir zu unseren Referenten. Wir gehen mal der Reihe nach. Wir haben Max Hauer, der ist Mitglied des kommunistischen Bildungsprojekts der Translib in Leipzig, hat an der Broschüre der Gelbwesten mitgearbeitet und promoviert derzeit zur Philosophie Friedrich Schellings und schreibt gelegentlich für die Zeitschrift Konkret. Herzlich willkommen. Dann daneben haben wir Dennis Kremer als Sprecher bzw. Vertreter der Association for the Design of History, eine Organisation, politische Organisation, promoviert derzeit an der Uni Manchester in Philosophie. Dann haben wir Herrn Professor Klaus Dörre, seit 2005 Professur für Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Universität in Jena. Er ist einer der Direktoren des DFG-Kollegs und für Postwachstumsgesellschaften und Mitherausgeber des Berliner Journal für Soziologie und des Global Dialogue. Herzlich willkommen. Ja, und dann haben wir Stefan. Stefan ist Stefan spontan eingesprungen, netterweise, weil nämlich zwei Referenten abgesagt haben, einmal Thorsten Lense und der Herr Dr. Wendt von der Universität hier in Leipzig. Schön, dass du da bist, Stefan. Vielen Dank. Kurz bisschen Zeit, auf das Gesagte zu reagieren. Und danach könnt ihr eure Fragen stellen. Genau, wir würden bei Max beginnen. Mhm. Und viel Spaß. Okay, vielen Dank. Also wie ihr schon gehört habt, bin ich hier als Mitglied der Tanzhilfe auch. Wir haben eine Broschüre geschrieben, zuletzt zu den Gelbwesten. Da habe ich auch ein paar dabei, die ihr mir erwerben könnt. Und daraus sind auch einige der Gedanken, die jetzt kommen, genommen. Also, ich beginne mal zum Zustand. Ich wurde also gefragt, ob ich was sagen kann zu dem Thema und in Beziehung setzen kann, entweder zu den Gelbwesten oder zu Marx. Ich habe jetzt versucht, das irgendwie zu verbinden. Erstmal zu den Gelbwesten. Also die Gelbwesten sind eine von vielen globalen Bewegungen, die aktuell die Frage der Demokratie mit neuer Dringlichkeit aufwerfen. Ausgangspunkt der Bewegung ist ein Zustand, der oft als Postdemokratie beschrieben wird, wobei der Begriff eher unglücklich ist. In der gegenwärtigen Postdemokratie existieren zwar formal demokratische Institutionen wie das allgemeine Wahlrecht, ein Mehrparteiensystem und das Parlament. Diese Institutionen scheinen jedoch zunehmend leere Hüllen zu sein, von ihnen scheint keine Gestaltungsmacht mehr auszugehen. Die Unterschiede zwischen Parteien haben sich abgeschliffen. Alle Parteien betreiben dieselbe kapitalfreundliche Politik, wenn sie an der Macht sind. In unserer Broschüre schreibt Samuel Heyer dazu, bis auf wenige für die allermeisten unentzifferbare Nuancen findet man überall die gleiche Kommodifizierung der öffentlichen Daseinsfürsorge. Man findet die gleichen Kunststücke zur Verführung des Kapitals, die seine kostbaren Investitionen anlocken sollen, den gleichen Eifer in der Einschränkung öffentlicher Freiheiten und der Aufrüstung der Polizei, in der Einsperrung der Armen und der Abschiebung der Fremden. Zitat Ende. Und diese These von dieser Angleichung der Parteien zu illustrieren, in Deutschland hat die rot-grüne Regierung vor 20 Jahren das umgesetzt, wovon der liberale Macron heute in Frankreich träumt. Wenn alle das Gleiche wollen müssen, gibt es keine Alternativen. Die Entscheidung über den Gehalt der Maßnahmen ist immer schon gefallen. There is no alternative. Margaret Thatcher sprach mit diesem Satz keine persönliche Meinung, sondern den Geist ihrer Epoche aus. Eine Politik ohne Alternativen ist eine Politik ohne öffentliche Auseinandersetzung, ohne Streit, ohne offenen Prozess der Willensbildung, ohne Freiheit zur Entscheidung. Es herrscht ein repressiver Konsens, der keinen Widerspruch duldet. In einem bestimmten normativen Verständnis handelt es sich daher überhaupt nicht mehr um Politik, wenn diese mehr sein soll als die Durchsetzung von Notwendigkeit, Befehlen und Gehorchen. Der Wille der Wähler verliert sich irgendwo in den Vermittlungen des parlamentarischen Systems. Der Wille der Regierungen repräsentiert nicht den Willen der Bürger, sondern schlägt den Bürgern als fremde Macht entgegen. Die Abgabe der Stimme bei der Wahl bedeutet nur noch ihren Verlust, nicht mehr ihre kraftvolle Bündelung. 75% der Franzosen lehnen Macrons Reformkurs ab. Macrons Antwort war kein Dialog, sondern Gummigeschosse auf Augenhöhe, neue Polizeigesetze und der permanente Ausnahmezustand. Die Macht verlagert sich also zur Exekutive. Die Bürger sind Objekte der Verwaltung, keine Subjekte des gesellschaftlichen Lebensprozesses. Der Liberalismus verwandelt sich in autoritäre Herrschaft, wenn er seine Legitimität verliert. Und diese Legitimität löst sich tatsächlich auf. Ihre Krise hat viele Gesichter, etwa das Sterben der Volksparteien und die sinkende Wahlbeteiligung. Der Populismus bietet in seinen unterschiedlichen Schattierungen eine Pseudo-Alternative zur herrschenden Alternativlosigkeit, worauf der Name der Alternative für Deutschland anspielt. Im Namen der Demokratie nimmt der Populismus den Verdruss an der Oligarchie auf. Charismatische Outsider wie Trump oder Macron wettern gegen die Kasse der Berufspolitiker und versprechen den Bruch mit dem Betrieb. PR-Experten und Investoren entwerfen Pseudo-Bewegungen am Reißbrett, wie etwa Macrons La République en Marche. Starke Männer wie Salvini, Orban oder Putin inszenieren sich als Führer einer illiberalen Demokratie und behaupten, unmittelbar den homogenen Volkswillen zu verkörpern. In all diesen Spielarten des Populismus bleibt das Volk passiv und vereinzelt. Es soll lediglich akklamieren. Zu den Gelbwesten. In der Bewegung der Gelbwesten kommt dagegen ein starkes Verlangen nach Demokratie zum Ausdruck, wie Samuel Heyer das in dem Text genannt hat, nach kollektiver Selbsttätigkeit der Massen. Die Bewegung begann im Internet als Einbruchbewegung gegen die Erhöhung der Treibstoffsteuer, hat sich aber schnell zu einem Labor entwickelt, in dem mit einer Neuerfindung von Demokratie und Klassenkampf experimentiert wird. Die Gelbwesten haben sich von Anfang an gegen jede Vereinnahmung durch die Profis des Populismus zur Wehr gesetzt. Sie misstrauen nicht nur den Parteien, sondern dem Prinzip der Repräsentation. Organisation selbst. Einzelne Wortführer, die mit der Regierung verhandeln wollten, erhielten aus der Bewegung Morddrohungen. Der Grundzug der Bewegung ist die Forderung nach einer Entprofessionalisierung der Politik zugunsten einer direkten Bürgerbeteiligung. Bekannt geworden sind vor allem die spektakulären Bilder von der verwüsteten Champs-Élysées im Dezember 2018. Wichtiger als diese militanten Gesten waren jedoch die Prozesse an den Kreisverkehr im ganzen Land. Man trifft sich nicht nur zum Blockieren, sondern auch zum Diskutieren. Probleme werden plötzlich kollektiv debattiert. Es entwickelt sich eine solidarische Ökonomie. Man organisiert gemeinsame Mahlzeiten und Kinderbetreuung. Die Erfahrung der kollektiven Blockaden offenbart die gesellschaftliche Dimension des eigenen Daseins. Auf wundersame Weise hat sich die Ödnis in eine Agora verwandelt, schreibt Guillaume Paoli in seinem Buch über die Bewegung. Mit ihren ungehörigen Umwidmungen des Raums ordnen die Gelbwesten das gesellschaftliche Erfahrungsfeld neu und geraten dabei natürlich in Konflikt mit der Polizei. Der Übergang von den Facebook-Gruppen in die physischen Versammlungen der Kreisverkehre ermöglicht eine Entisolierung und einen wirklichen Dialog über alle Belange. Jedoch drohte in spontanen Versammlungen die Isolierung untereinander. Um den Forderungen der Kreisverkehre auf nationaler Ebene Gehör zu verschaffen, propagierten viele daher das Mittel des Volksentscheids, RIG auch genannt. Diese Forderung antwortet auf den Verlust der Vermittlungen an der repräsentativen Demokratie mit der Unmittelbarkeit eines unteilbaren Volkswillens. Das Instrument des Volksentscheids reduziert die Debatte jedoch wieder auf vorgegebene binäre Optionen und führt die Subjekte zurück in ihre abstrakte Existenz als vereinzelte Einzelne, die vor dem Rechner oder in der Wahlkabine zwischen pauschalen Angeboten wählen sollen. Relativ vielversprechend ist dagegen eine zweite Tendenz der Bewegung, die auf eine Vernetzung und Verstetigung der lokalen Versammlungen zu einer landesweiten Versammlung der Versammlungen setzt. Diese Tendenz greift radikale demokratische Erfahrungen vergangener Kampfzyklen auf, etwa das Prinzip der Räte. Hier werden also neue demokratische autonome Institutionen aufgebaut, wobei die Delegierten der Kontrolle der Basisversammlungen unterliegen. Jetzt etwas zu den Grenzen dieser Bewegungen. In den letzten Monaten sind global zahlreiche Bewegungen entstanden, die Ähnlichkeiten mit dem Gelbwesten aufweisen. Sie richten sich gegen Austeritätspolitik, gegen die Herrschaft einer oligarchischen Kaste und kämpfen für eine wirkliche Demokratie. Traditionelle linke Parteien und Gewerkschaften spielen eine untergeordnete Rolle. Dagegen sehen wir militante Demos, harsche Repressionen und Experimente mit direktdemokratischen Versammlungen. Denken wir etwa an Chile, wo es den Versuch gibt, eine verfassungsgebende Versammlung von unten aufzubauen. Mit den Gelbwesten teilen diese Bewegungen aber auch die Grenzen und Beschränkungen. Das zentrale Problem ist, dass auch eine neue Verfassung an der globalen ökonomischen Krise nichts ändern wird. Die Herstellung von Bedingungen für die gelingende Verwertung des Kapitals ist jedoch die materielle Basis der staatlichen Politik im Kapitalismus. Eine Bewegung wie die Gelbwesten spielte sich jenseits der Produktion im engeren Sinne ab, ist ein weiteres Problem, nicht im Betrieb, sondern auf den Plätzen und Kreisverkehren. Diese Verschiebung resultiert aus einer Schwäche der Arbeiterinnenbewegung der letzten Jahrzehnte. Die Beteiligten waren zwar zum größten Teil Unabhängige, doch konnten sie an ihrem Arbeitsplatz keine kollektive Macht aufbauen. Dieser objektiven Lage entspricht ein naiver Glaube an die Autonomie des Politischen. Die Politik könnte alles verändern, wenn sie es nur wollte, darum die Wut auf die Politiker, die es nicht tun, so Guillaume Paoli. Man versteht sich primär als Citoyen, als Bürger und Gleicher unter Gleichen, die gemeinsam die Kontrolle über den Staat erlangen wollen, auf das nur noch der Gemeinwille regiere. Doch der Staat wurde nicht zufällig von einer volksfremden Elite gekapert, vielmehr strukturiert der Antagonismus die Gesellschaft selbst, und zwar in Form des kapitalistischen Privateigentums und der damit einhergehenden Klassenspaltung. Als Staatsbürger sind die Menschen Gleiche, dem Gemeinwohl verpflichtet. In der bürgerlichen Gesellschaft sind Eigentümer und Eigentumslose jedoch fundamental ungleich, wobei sie zudem noch in Konkurrenz zueinander stehen. Seit seinen Schriften aus dem Jahr 1843, Kritik des hegelischen Staatsrechts und zur Judenfrage, kritisiert Marx darum die vermeintliche Autonomie des Politischen. Die Zerrissenheit der bürgerlichen Gesellschaft kann nicht durch einen sittlichen Staat aufgehoben werden. Selbst eine politische Demokratie, wie die in der Französischen Revolution errichtete, bleibt partikular, wenn sie nicht die Revolutionierung der Eigentumsverhältnisse in Angriff nimmt. mitten in der Demokratie neben Ausbeutung und Entmündigung fort, wie Marx früh mit Blick auf die USA feststellt. In seiner Kritik greifen zwei gegenläufige Gedanken ineinander. Einerseits relativiert Marx die Hybris oder die Autonomie der Politik, indem er ihre Partikularität aufweist und sie auf ihre sozioökonomischen Bedingungen stößt. Hier macht er von Kritikstrategien der Religionskritik Gebrauch. Der Staat bietet wie die Religion eine illusorische Gemeinschaft. Andererseits drängt er auf eine Expansion der Demokratie. Sorry. Ja, ich bin auch schon fast fertig. Ja, also andererseits, neben dieser Relativierung der Politik drängt er gleichzeitig auf eine Expansion der Demokratie, eine Demokratisierung von gesellschaftlichen Bereichen, die nach bürgerlichem Verständnis privat sind und auch somit präpolitisch bleiben wollen. Das sieht man am Übergang vom vierten zum fünften Kapitel vom Kapital zum Beispiel. Das ist ein schönes Zitat, das ich jetzt nicht vorlese. Aber auf jeden Fall, dieses Schlagwort heißt dann eben Despotie des Kapitals. Und damit wird eben angezeigt, dass auch in der bürgerlichen Republik die Unfreiheit im Alltag der unabhängigen Massen eben fortlebt. Das ist die kritische Pointe. Auch nach Marx ist somit das Private politisch. Und diese Expansion der Demokratie sollte allerdings nicht bei dem kapitalistischen Produktionsprozess Halt machen, sondern auch einen weiteren Bereich des gesellschaftlichen Lebensprozesses umfassen, die Familie, das Verhältnis der Geschlechter und der Generationen. Ja, auch das ist keineswegs abgeschlossen, dieser Prozess, sondern steht noch weitgehend aus, wie nicht zuletzt der Blick auf dieses Podium zeigt. Ich fange direkt an, ne? Erstmal danke für den Beitrag. Genau, ich bin Dennis von der Association for the Design of History. Ihr könnt unsere Webseite besuchen, www.design/history.world. Genau, also ich fange direkt an, weil die Zeit ist beschränkt und wir wollen alle irgendwann noch raus. Also ich meine, wenn wir über das Verhältnis der Linken zur Demokratie reden, dann glaube ich, gibt es eigentlich drei Fragen, denen wir uns zuwenden können. Die erste Frage ist, wie analysieren wir das bestehende demokratische System, das wir zum Beispiel in der Bundesrepublik haben oder auch in der USA, also das, was man mit bürgerlicher Demokratie, liberale Demokratie, repräsentative Demokratie, kapitalistische Demokratie bezeichnen kann. Aber ich glaube, die Kritik dieser Form von Demokratie, das müsste vielen eigentlich schon geläufig sein. Und gerade das, was du gerade gesagt hast, also das Verhältnis zu Kapitalismus und Demokratie macht da eigentlich schon deutlich, dass es sich dabei nicht um eine wirkliche oder vollständige Demokratie handeln kann. So, also das heißt, die erste Art und Weise, wie wir über Demokratie reden können, ist die Analyse der existierenden Demokratie. Die zweite Frage ist, wie halten wir es denn mit der Demokratie in der Welt, die wir erschaffen wollen? Also darüber wird auch eigentlich in der radikalen Linken viel zu wenig diskutiert. Wie stellen wir uns eigentlich eine postrevolutionäre Gesellschaft, eine postkapitalistische Gesellschaft vor? Welche politischen Formen hat diese Gesellschaft? Wird diese Gesellschaft eine demokratische Gesellschaft sein oder wird die Demokratie nicht mehr nötig sein, weil es nur noch irgendwie so eine Art seichte Verwaltung von Einzelfragen gibt, weil ja die großen politischen Fragen mit dem Klassenantagonismus verschwunden sind? Das ist auf jeden Fall auch eine interessante Diskussion. Ich würde auch gerne noch im weiteren Verlauf darüber reden. Ich denke schon, dass auch in einer postkapitalistischen Gesellschaft demokratische Strukturen unabdingbar sind. Also dass auch dort politische Fragen anstehen und daher eine geeignete Verlaufsform gefunden werden muss, um die zu klären. Die Demokratiefrage, die ich aber stellen möchte hier, ist die Frage, wie wir es im Prozess der Transformation mit der Demokratie halten. Also wirklich eine strategische Demokratiefrage zu stellen. Was bedeutet Demokratie für uns als radikale Linke in unserem transformativen Projekt? Und da möchte ich erstmal eine etwas kontroverse Position beziehen und dann im Nachhinein die Limitationen dieser Position aufzeigen. Also ich möchte im Endeffekt ein nuanciertes Bild machen. Auf Demokratie bezieht sich eigentlich im heutigen politischen Diskurs mehr oder weniger jeder. Und ich glaube, in einer gewissen Art und Weise haben auch alle möglichen politischen Richtungen das Recht darauf, das zu tun. Was auch immer wir davon halten mögen, wie die existierende bürgerliche Demokratie funktioniert, ist es Tatsache, dass zum Beispiel in Deutschland der allergrößte Teil der Menschen für neoliberale Parteien abstimmt, also neoliberale Parteien wählt. Das heißt, auch wenn die Leute vielleicht, wenn man sie fragt, ihre Skepsis gegenüber dem Kapitalismus zum Ausdruck bringen, ist doch die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland der Ansicht, dass so etwas wie ein Sozialismus vielleicht wünschenswert, aber zumindest nicht durchführbar ist. Ja, also die Mehrheit der Leute in diesem diesem Land sind aus Mangel an Alternativen mit dem bestehenden System einverstanden. Insofern ist es ironisch, dass sich radikale Linke vor allem auch aus dem anarchistischen Spektrum immer wieder auf Partizipation und Konsens und Einbeziehung berufen, auch Bewegungen wie die Gelbwesten, die dann mit einem klaren demokratischen Anspruch ins Feld ziehen. Auf der anderen Seite übrigens bei der AfD haben wir auch demokratische Argumentation. Die Idee, dass quasi bestimmte Meinungen, die eigentlich mehrheitsfähig sind in der Bevölkerung, durch die Politik nicht exekutiert werden. Also über Demokratie wird immer gerne geredet. Aber ich denke, gerade aus unserer Sicht, aus Sicht der radikalen Linken, kann das Ergebnis nicht sein oder kann die Forderung nicht sein, sich einfach nur dem aktuellen Willen der Mehrheit unterzuordnen. Unser Projekt ist kein Projekt, das in der gegenwärtigen bundesdeutschen Situation, auch in der gegenwärtigen europäischen Situation mehrheitsfähig ist. Wer die Abschaffung des Patriarchats fordert, wer die Abschaffung des Kapitalismus fordert, die Enteignung der Unternehmen und so weiter und so fort, hat eine Minderheitsmeinung. Und der gesellschaftliche Fortschritt in der Vergangenheit war oft ein Fortschritt, der von Minderheiten ausging. Damit muss nicht unbedingt die leninistische Kaderpartei gemeint sein, sondern auch einfach die Bewegung auf der Straße. Ja, die Menschen, die die französische Revolution durchgezogen haben, waren vielleicht 1% der Bevölkerung Frankreichs zu dieser Zeit. Bei der russischen Revolution ist es auch so, dass letztendlich nicht viele, prozentual, nicht wirklich viele Menschen aktiv an revolutionären Handlungen beteiligt waren. Bei der konstituierenden Versammlung hat man beispielsweise dann gesehen, naja, die Unterstützung ist gar nicht da für die Bolschewiki, sondern eigentlich für die Sozialrevolution, die auf dem Land viel mehr Zuspruch hatten. Das heißt, letztendlich die demokratische Legitimation im Sinne einer Mehrheitslegitimation war für viele fortschrittliche Projekte der Vergangenheit gar nicht da. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass wir das einsehen. Selbst wenn wir große Massen auf die Straße bringen, und es wirkt alles ja bundesdemokratisch, Tausende oder Millionen von Arbeitern gehen auf die Straße, streiken und so weiter, das ist trotzdem eine aktivistische Minderheit, die dort aktiv wird. Es ist nicht der Wille der Bevölkerung, des Volkes. Und insofern möchte ich plädieren dafür, nicht einen Fetisch der Demokratie aufzusetzen. Viele Veränderungen, das hat auch Rosa Luxemburg zur russischen Revolution erkannt, gehen ursprünglich von einer Minderheit aus. Es muss nicht eine Kaderpartei sein, es kann eine aktivistische Minderheit sein, eine gewerkschaftliche, organisierte Vorhut des Proletariats, aber eine Minderheit. Und ich denke, das Wichtige ist, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Eine Sekunde. Also zugleich würde ich auch gerne mit euch darüber diskutieren, inwiefern die Verfehlungen der Vergangenheit, insbesondere in der Sowjetunion, uns dazu anleiten können, dass wir demokratische Gedanken als langfristiges Ziel in unser Denken integrieren. Also das heißt, die luxemburgistische Prämisse zu affirmieren, dass nicht über die Mehrheit der Weg geht zur revolutionären Tat, sondern über die revolutionäre Tat der Weg geht zur Mehrheit. Also das Ziel ist nicht, eine Parteiherrschaft zu etablieren, in der dauerhaft eine Minderheit über die Mehrheit herrscht. Das Ziel kann aber auch nicht sein, erstmal eine Mehrheit zu gewinnen, bevor man aktiv wird. Sondern das Ziel muss sein, in einem gleichzeitigen Prozess Veränderungen durchzusetzen und Mehrheiten zu organisieren. Durch die Tat. Und das kann zum Beispiel bedeuten auch, dass man in bestimmten gesellschaftlichen Situationen eine revolutionäre Machteroberung durchführt, obwohl man nicht weiß, ob man die Mehrheit auf seiner Seite hat oder sogar weiß, dass das nicht der Fall ist. Man kann die Menschen nur durch praktischen Erfolg überzeugen. Und diesen praktischen Erfolg kann man nur liefern, wenn man gehandelt hat. Das heißt, mein Plädoyer wäre, keinen Fetisch der Demokratie aufzusetzen, sondern die Demokratie als Ziel zu formulieren. Aber bei der Durchsetzung unserer sozialistischen und feministischen Agenda nicht auf das formale Mehrheitsprinzip Rücksicht zu nehmen, sondern vielmehr eine aktive Bewegung in der Bevölkerung, im Proletariat zu bewirken, mit deren Hilfe dann letztendlich auch linksradikale Ideen durchgesetzt werden können. ich denke, das ist kontrovers genug und das würde ich gerne auch diskutieren. Darf ich direkt? Brauchst du ein Mikrofon? Nein. Nein. Alles klar. Ah ja, das ist tolle Technologie. Ja, schönen guten Abend. Ich bin der Älteste, ganz offenkundig. Was man an meinen grauen Haaren sieht, das freut mich in doppelter Weise. Das Publikum ist nicht vergreist und ich werde noch eingeladen. Ja, also, was will man mehr? Zur Sache. Ich habe 5 Thesen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir die Kontroverse haben. Das mit der Minderheit war schon in gewisser Weise ein Anstoß zur Kontroverse, aber wir werden mal sehen. Also, erster Punkt, was ist eigentlich Demokratie? Dann meine These. Nein, umgekehrt. Meine These, was ist eigentlich Demokratie? Wodurch wird sie in Frage gestellt? Und was ist zu tun, um sie zu retten, auszuweiten und mit Leben zu füllen? Also meine These. Ich würde behaupten, dass wir empirisch nachweisbar in vielen Teilen der Welt gegenwärtig einen Rückzug selbst der liberalen parlamentarischen Demokratie erleben. Der Anteil von Staaten, in denen demokratische Institutionen entweder geschleift werden oder von innen ausgehöhlt werden, wächst. Das führt zu beunruhigenden Diagnosen und Alarmismus, auch in Teilen der herrschenden Klassen und Eliten. Ich würde dennoch nicht, und ich habe das ein bisschen provokant formuliert in diesem Büchlein, in dem Hartmut Rosa, Stefan Lessen, ich, Nancy Fraser und ich uns gestritten haben. Ich habe im Unterschied zu allen anderen behauptet, dass ich keine Krise der Demokratie als Institution sehe. Ich sehe eher eine große Zustimmung in großen Teilen der Bevölkerung weltweit zu demokratischen Institutionen. Ich sehe aber eine massive Krise der politischen Akteure, die offenkundig nicht in der Lage sind, das zu repräsentieren, was in den Gesellschaften an Veränderungsnotwendigkeit besteht. Das führt mich zu meiner These. Meine These lautet, dass sich die Demokratien in etwas, was ich hier in Leipzig ja schon öfter vorgetragen habe, deshalb kurz begründen kann, in etwas, was ich genannt habe, ökonomisch-ökologische Zangenkrise, dass Demokratien in der ökonomisch-ökologischen Zangenkrise dazu tendieren, bonapartistische Demokratien zu werden. Auch das ist ein Trend, den wir in den entwickelten kapitalistischen Staaten erleben. Und ich würde behaupten, dass dieses dazu führt, dass die in vielerlei Hinsicht Zwangsehe von Kapitalismus und Demokratie seitens der herrschenden Eliten in Frage gestellt wird, weil es an Antagonisten fehlt, die herrschenden Klassen und Eliten die Vorteile von Demokratie erkennen lassen und die Aufbahrung drängen. Deshalb bin ich der Meinung, dass Demokratie eigentlich nur zu haben ist in Zukunft, wenn sie zur transformativen Demokratie wird und letztlich auch den Kapitalismus in Frage stellt. So, das ist grob die These. Jetzt habe ich schon die Hälfte der Zeit verbraucht. Ganz kurz, was ist Demokratie? Demokratie kommt aus dem griechischen, vom Begriff her aus dem griechischen Demos und Kratein, Demos, Volk, Kratein, Herrschaft, ist Volksherrschaft. Die politikwissenschaftlichen Definitionen von Demokratien gehen auch immer zurück bis zur Antike. Müssen wir an dieser Stelle überhaupt nicht machen, weil Demokratien, die Beifügung bürgerlich verdienen und die mit kapitalistischen Gesellschaften korrespondieren, in der Regel Massendemokratien sind. Das ist das Neue. Also die Massen greifen in die Politik ein und die demokratischen Institutionen führen dazu, dass der Masseneinfluss auf Politik auch nicht vollständig zurückgedrängt werden kann. Nur um den Preis der Liquidierung von der Demokratie. Das heißt, wir haben es mit einer Vergesellschaftung von Politik in der einen oder anderen Weise zu tun. Dafür steht Demokratie. Logisch betrachtet passt diese Art der Demokratie, solange sie sich nicht auf die Wirtschaft erstreckt, sondern das politische trennt vom ökonomischen und man müsste aus der feministischen Perspektive hinzufügen, auch von der sozialen Produktion, Reproduktion getrennt, jedenfalls in hohem Maße trennt. Logisch betrachtet passt diese Herrschaftsform ganz hervorragend zum Kapitalismus mit dem Zwang zu schöpferischer Zerstörung, dem Umgang mit Ungewissheit und so weiter und so weiter. Aber nur logisch betrachtet. Historisch betrachtet sieht der Prozess völlig anders aus. Die herrschenden Klassen hatten immer Furcht vor der Demokratie in großen Teilen. Wir haben das schon in der 1848er Revolution gesehen, wo winzige Minderheiten, das waren meist Kommunisten, Sozialisten, also Radikale, die an den Spitzen dieser demokratischen Bewegung standen, ohne Masseneinfluss, nicht? Diese Bewegung waren so furchterregend, dass etwa die deutschen herrschenden Klassen sich lieber mit dem Adel verbündet haben und das Ganze bei einer sozusagen halbierten oder halben Demokratie geblieben ist. Nicht? Und es bedurfte sozialistischer und kommunistischer Arbeiterbewegungen, um sowas wie ein Frauenwahlrecht überhaupt durchzusetzen 1918 in Deutschland. Ja? Das wird oft vergessen. Das heißt, die Arbeiterbewegungen, sozialistische, kommunistische Bewegungen haben das erkämpft, was eigentlich bürgerliche Demokratie ausmacht. Das bedeutet auch, dass in diesen Auseinandersetzungen der Strang der liberalen Demokratie immer konterkariert war von einer Auffassung sozialer Demokratie. Und die besteht allgemein darin, dass demokratische Institutionen letztendlich nur gefestigt werden können, wenn man Ungleichheit in der Gesellschaft abbaut und den Einfluss der Massen auf die Politik erweitert. Diese Vorstellung, das muss ich jetzt sehr kurz machen, nach dem Zusammenbruch des staatsbürokratischen Sozialismus 1989 und dem Aufschwung neuer sozialer Bewegungen in den 1980er Jahren, in großen Teilen der Linken deliberativen Verständnis von Demokratie gewichen. Deliberatives Verständnis von Demokratie heißt, der ganze soziale Klimbim ist sozusagen essentialistisch, den kann man weglassen. Das, worum es geht, sind die demokratischen Institutionen für Bildungsbildung. Ja. Man könnte jetzt einen langen Bogen schlagen von Dubieu bis Habermas. Ich würde mal keck behaupten, trotz der zwei Bände, die der Habermas gerade wieder veröffentlicht hat, wo er das alles nochmal begründet, dieses Verständnis von deliberativer Demokratie führt in die Sackgasse. Und zwar aus den Gründen, die dazu führen, dass wir so etwas erleben, Beispiele sind schon genannt, wie eine demokratische Entdemokratisierung. Ich nenne nur die Schlagworte, weil ich es nicht ausführen kann. Zunehmende, vor allem aber nicht nur klassenspezifische Ungleichheiten in einem Ausmaß, die dazu führen, dass diejenigen, die am unteren Ende der sozialen Hierarchie sind, sich häufig auch von politischen Prozessen abkoppeln. Je tiefer in der sozialen Hierarchie, desto geringer die Wahlbeteiligung und so weiter und so weiter. Der zweite Grund, also der technologische Wandel mit der Schaffung neuer Öffentlichkeiten, die Tendenz zum Überwachungskapitalismus. Ja, also ich weiß nicht, wer von Ihnen das Handy eingeschaltet hat. Wenn das Handy eingeschaltet ist und die Sprachfunktion nicht deaktiviert, schneidet das verdammte Handy diese Diskussion mit. Die Abnehmer dieses Datenabfalls interessieren sich nicht für die Inhalte. Es geht um Revolution, Mr. Zuckerberg. Interessieren sich aber nicht für die Inhalte, sondern sie sammeln Daten, um Verhaltensmuster zu erkennen, die sie gewinnbringend verscherbeln, etwa um Wahlkämpfe zu beeinflussen. Also das hebelt Demokratie, parlamentarische Demokratie faktisch aus. Und den dritten Aspekt, den ich benennen will, die ökologische Krise. Also die Tatsache, dass wir in einer Situation sind, wo die klimaschädlichen CO2-Emissionen sich auf einem Level bewegen, dass wir zur Jahrhundertwende bei einer Erderwärmung von 6 Grad durchschnittlich wären. 1,5 Grad sind noch einigermaßen kontrollierbar. Das heißt, Gesellschaften unseres Typs stehen vor einer ökologisch-ökonomischen, sozialen Nachhaltigkeitsrevolution und die findet im politischen System keinen Ausdruck, keinen adäquaten Ausdruck. So, das ist die Diagnose. Und was folgt daraus? Erstens, wie immer in bonapartistischen Konstellationen, dass Teile der beherrschten Klassen dazu tendieren, ihre Interessen an Parteien der Ruhe und Ordnung zu delegieren, die ein bisschen Soziales versprechen, vor allen Dingen aber die Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse und manchmal auch die Rückkehr zu etwas, was sich nicht wiederherstellen lässt. Das findet man bei der AfD. Jetzt sage ich aber mal ketzerisch dazu, Bonapartismus von links gibt es auch. Ich habe Thüringen vor Augen. Da ist die Linkspartei so weit in die Mitte gerückt, dass sie definiert, was die Mitte ist. Die CDU schlägt immer auf die Ränder. Die meint die Linkspartei, trifft aber dort niemand mehr. Und selbst Teile des Bürgertums haben Bodo Ramelow gewählt. So waren auch die Wahlplakate in Thüringen. Bodo Ramelow, Ausrufezeichen, Partei stand gar nicht mehr dabei. Inhalte gab es auch nicht. Ja. Und einfach aus Furcht vor der AfD, dass die AfD stärkste Partei werden könnte, wählt man dann eben Bodo Ramelow. Also es gibt tatsächlich die Konstellationen, an führende Unternehmer in Schulden, hat das gerade deutlich gemacht. Erststimme CDU und Zweitstimme Linkspartei, um das halbwegs zu retten, was zu retten ist. Ja? Gut so, bis zu einem gewissen Grade, aber wenn es dabei bleibt, bin ich ganz sicher, wenn die politische Stagnation weitergeht, dass wir eine Konstellation erleben, wo die AfD weiter reüssieren wird, weil sich das, was die Menschen fühlen, dass sich was verändern muss, keinen klaren politischen Ausdruck findet. Ich würde insofern nur ein bisschen korrigieren, also wenn man die Meinungsumfragen anschaut, die die FAZ anlässlich des Davos-Forums jetzt wieder gemacht hat, nicht einmal jeder Achte stimmt in der Bundesrepublik der Behauptung zu, dass der Kapitalismus eine angemessene Gesellschaftsform für die Zukunft ist. Nicht mal jeder Achte. Wir haben ähnliche Ergebnisse bei Umfragen in den Betrieben, die wir gemacht haben. Das Problem ist nur, der Zweifel am System wendet sich nicht unbedingt nach links. Man kann der Meinung sein, der Kapitalismus ist ein Schweinesystem, bin sofort fertig, der Kapitalismus ist ein Schweinesystem, aber ich kann es nicht beseitigen, also will ich lieber bei den Schweinen sein und in der Konkurrenz gewinnen. Nicht? Das ist sozusagen der Mechanismus, der einsetzt. Und da ich meine Zeit verbraucht habe, nur noch eine Anmerkung. Also das Grundproblem ist, dass trotz dieser enormen Herausforderungen die politische Linke, die Gewerkschaften, Sozialistinnen und Sozialisten nach 45 noch nie so schwach waren wie in der Gegenwart. Das heißt, es fehlt ein Antagonist für die herrschenden Klassen. Und deshalb kann diese Entdemokratisierung von Demokratie weitergehen. Und wenn man das ändern will, dann muss man einen Antagonisten schaffen. Und der muss erstens die bestehenden demokratischen Institutionen mit Zähnen und Klauen verteidigen. Da haben wir vielleicht einen Dissens, das müssen wir mal sehen. Und zweitens muss er aber Demokratie, muss dieser Antagonist, ich meine da eine Pluralität an Bewegungen beim Antagonisten, und man kann auch die weibliche Form dranhängen, dieser Antagonist muss Demokratie erweitern, etwa auf die Wirtschaft ausdehnen, aber auch auf Sphären sozialer Reproduktion, wo Demokratie nicht existiert. Sonst wird sie in Zukunft nicht Bestand haben können. Punkt. Ja, vielen Dank an die Sprecher vorher. Ihr habt es schon gehört, ich bin einfach nur Stefan, ich bin weder Geistes- noch Sozialwissenschaftler und ich promoviere auch nicht mal. Ich bin hier als Vertreter von Platypus und Platypus ist das englische Wort für Schnabeltier. Und das Schnabeltier ist ein durch und durch perverses Tier, ein abweichendes Tier. Es ist ein eierlegendes Säugetier und dazu hat es noch nicht mal Nippel. Im Sinne dieser Extreme und dieser Seltsamkeit möchte ich auf der einen Seite einen eher theoretisch, kurz geschichtlichen Abriss geben zum Thema Demokratie und, sehr schön schon vorbereitet, Bonapartismus. Auf der anderen Seite will ich dem Strohmann des Marxismus gerne den Geist der Geschichte einhauchen und den rächenden Golem zum Leben erwecken. Ich glaube, die Geschichte des Marxismus ist mindestens genauso entscheidend wie die Analyse unserer jetzigen Situation, wenn wir wissen wollen, wo wir sind. Ich will also sowohl das schlechte Gewissen als auch der gute Wille im Kantschen Sinne sein. Zum Bonapartismus. Bonapartismus ist auf der einen Seite ein Politikstil, also der Politikstil des Kompromisses. Es ist aber auch, wie Marx und Engels beschreiben, ein historischer Umbruch in der Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Wir haben hier von vielen Demokratien gehört, bürgerliche Demokratie, liberale Demokratie, bonapartistische Demokratie. Es gibt viele Sachen. Ich will, weil ich jetzt auch sehr kurzfristig dazu gekommen bin, deshalb kurz was zu 1848 sagen und dem, wie Marx und Engels das als Krise der Demokratie auffassen. Für Marx und Engels sind die gescheiterten Revolutionen von 1848 nicht die Niederlage der demokratischen Revolution gegen die feudale Konterrevolution, die durch die bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts gestürzt wurden. Stattdessen waren es die bürgerlichen Führer der demokratischen Revolution, die sich gezwungen sahen, ihre eigenen Prinzipien zurückzulassen. Engels paraphrasiert, dass der Bonapartismus in der Situation sich erhebt, in der die Bourgeoisie nicht mehr in der Lage ist, die Revolution zu führen und das Proletariat noch nicht. Was ist dieser Bonapartismus, wenn wir es jetzt deskriptiv sehen? In den bürgerlichen Revolutionen ist die Idee, dass der Staat eine Institution ist, die verschiedenen Bereiche des gesellschaftlichen Zivillebens zusammenhält und vermittelt alle zu ihrem Recht kommen lassen soll und einen Ausgleich schafft. Das, was Marx und Engels mit dem Bonapartismus beschreiben, ist, dass dieser Ausgleich, diese Vermittlung nicht länger ohne tiefgreifende Konflikte und einen tiefen gesellschaftlichen Widerspruch möglich ist, so dass der Staat innerhalb des Klassenkampfes von Bourgeoisie und Proletariat als Waffe benutzt wird, die nicht länger eine neutrale Vermittlungsinstanz innerhalb der Gesellschaft ist, sondern von der Bourgeoisie, die die revolutionäre Klasse war, als Waffe genutzt wird, um die revolutionären Interessen des Proletariats unten zu halten, mit Gewalt zu befrieden. Die 1848er Revolution in Frankreich ging gegen den Bürgerkönig Louis-Philippe, wie man ihn nannte. Die Monarchie war nur sehr beschränkt in der Lage, die bürgerlichen Interessen zu vertreten, und 1848 wurde die Monarchie durch eine bürgerliche Republik ersetzt. Es war eine Regierung im Namen des Volkes, aller Bürger, im Sinne von citoyen, also Staatsbürger, im Gegensatz zu Bürger wie Bourgeois. Diese Idee, dass die Regierung im Namen des Volkes spricht, springt über den Zerfall dessen hinweg, was der dritte Stand war, die Leute, die weder klerikal noch aristokratisch waren und die demokratische Revolution 1789 geführt hatten. Dieser dritte Stand zerfällt, wie Marx und Engels beschreiben, in Bourgeoisie und Proletariat. Und das ist ein Prozess, der seit der Französischen Revolution immer weitergegangen ist. Es gibt verschiedene Leute, die zwischenzeitlich beschreiben, wie sich das ausformt. Ein sehr interessanter Text zu der Frage ist beispielsweise die Freiheit der Antike verglichen mit der Freiheit der Moderne von Benjamin Constant, der zum Beispiel die Frage anspricht, wäre nicht direkte Demokratie irgendwie die ehrlichste, die offenste Demokratie, und ist eine vermittelte Demokratie nicht schlechter? Und Constant sagt, nein, die Bürger sind so frei in der Moderne, dass sie überhaupt nicht jeden Tag irgendwie ins Parlament gehen können und alle Dinge irgendwie miteinander besprechen können, sondern was wir brauchen, sind eben vermittelnde Institutionen, Vermittlungsprozesse. Die staatliche Verwaltung der Revolution von 1848 ist ein Heftpflaster für die utopischen Forderungen des Proletariats, beispielsweise die Vollbeschäftigung. Also in den Revolutionen von 1848 steht das Proletariat irgendwann mit den Schusswaffen in der Hand vor den Politikern und sagt, Vollbeschäftigung jetzt, sonst knallt's. Und die sagen erstmal, ja, auf jeden Fall, bevor es knallt, ja, machen wir. Und fangen an, diese nationalen Workshops einzuführen, die eine Vollbeschäftigung garantieren sollen, aber dazu dann letztlich doch nicht in der Lage sind. Weshalb war die bürgerliche Demokratie nicht in der Lage, mit der Unzufriedenheit und dem bürgerlichen und dem politischen Kampf des Proletariats sinnvoll umzugehen? Die Idee ist, dass sich 1848 wirklich die demokratische Revolution gespalten hat. Dass das Volk politisch aufgeteilt wird. Repräsentiert wird es einmal durch die Bourgeoisie, die die demokratische Republik will, und das Proletariat, das den Sozialismus erkämpfen will. Gewählt wird am Ende ein Mittelweg, also ein bisschen soziale Republik, aber auch nicht mehr ganz so unabhängig, wie dieser bürgerliche Staat intendiert war. Weil es keine Führung gibt. Es gibt keine revolutionäre Klasse, die den Staat angemessen umformen könnte. Der Kompromiss, den die Bourgeoisie eingehen muss, um ihre Herrschaft zu festigen, führt dazu, dass sie ihre eigenen Werte ad absurdum führt. Marx sagt, und ich paraphrasiere das jetzt nur, dass in den Revolutionen von 1848 die bürgerlichen Fanatiker der Ordnung von betrunkenen Soldaten von ihren Balkonen geschossen wurden, im Namen der Ordnung. Der Widerspruch ist echt in der Demokratie. Es gibt nicht die gute und die schlechte Demokratie, sagen Marx und Engels, sondern Demokratie wird wirklich im Verlauf ihrer Entwicklung widersprüchlich. Es gibt nicht die eine oder die andere Seite, die richtig ist. Was daran liegt, dass sowohl die Kapitalisten als auch die Proletarier mit dem gleichen Recht in den demokratischen Kampf eintreten. Beide fordern das volle, den vollen Wert ihrer Arbeit. Die Arbeiter der Arbeitskraft, die sie verkaufen müssen, die Kapitalisten der Arbeit, die sich in geronnener Form, in Form von Kapital, in ihrem Besitz befindet. Die sagen, es ist meine Fabrik, es ist mein Vermögen. Ihr könntet die Arbeit nicht leisten, wenn ihr die Maschinen nicht hättet, die mir gehören. Sie beanspruchen das gleiche Recht, das Recht auf Privatbesitz. Darüber würde ich dann gerne sprechen. Sie vertreten also dieses selbe Prinzip, ein produktives Spannungsverhältnis von Individuum und Gesellschaft. Die einen sagen, es geht nur auf diese Weise, die anderen sagen, es geht nur auf diese Weise. Was hat das mit heute zu tun? Ich beende meinen kleinen Input mit einer Anekdote. Ich bin zu Platypus gekommen, so das erste Mal, ich war noch kein Mitglied, aber ich habe das Projekt entdeckt im Jahr 2011, kurz vor Occupy. Und in Occupy hatte ich viele Diskussionen und dann ging es eben auch immer darum, wir brauchen die echte Demokratie, die wahre Demokratie, volle Demokratie. Und bei der Frage, was jetzt die falsche oder die halbe Demokratie ist, wurde das Gespräch dann meistens nicht mehr so arg produktiv. Insofern habe ich eine Linke kennengelernt, die eigentlich gesagt hat, das Endziel ist Demokratie. Auf der anderen Seite haben wir im Platypus Frankfurt einen Lesekreis geleitet und wir hatten einen Besucher dieses Lesekreises, der Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas war und bei uns im Lesekreis saß. Nachdem wir in einer Sitzung, hervorragend war es, nachdem wir in einer Sitzung Staat und Revolution von Lenin gelesen haben, worauf ich dann gleich in der Antwortrunde auch nochmal eingehen würde, hat er gesagt, und ich verzichte jetzt aus gewissen Gründen darauf, seinen etwas interessanten deutschen Akzent nachzumachen, ich finde das toll, ihr sprecht über Sozialismus, ihr sprecht über Kommunismus, ihr sprecht über die Avantgarde-Partei, aber was wollt ihr eigentlich mit Demokratie? Und wir waren dann so, ja, Demokratie ist doch auch wichtig. Und er hat gesagt so, ja, aber schaut mal so, ihr seid 10 Leute im Lesekreis. Die Kommunistische Partei von China, die interessiert Demokratie überhaupt nicht. Und die hat viele, viele Millionen Mitglieder. Dankeschön. Okay, also, ihr könnt auf das Gesagte reagieren. Wir würden wieder bei Max anfangen. Ich würde gerne abgeben eigentlich, was jemand anderes anfangen möchte, zu kommentieren. Ja, dann würde ich jetzt mal kurz was sagen, kurz was zu allen Vorträgen einfach sagen, was das ein kurzer Kommentar dazu geht. Zu der Geldwesten, also ich glaube, das wäre sehr spannend, das auch mal empirisch weiter zu untersuchen, was sind die Ansichten der Leute, die da vor dem Krieg dort quasi engagieren. Und also ich denke, da die Analyse ist auf jeden Fall korrekt, dass letztendlich dieser Wunsch nach direkteren Formen der Partizipation, nach dem Umgehen von der Kaste der Politikerinnen, also diese ganze Rhetorik, die ja quasi sowohl was linke als auch was rechte Projekte angeht, ziemlich beliebt ist. Also ich meine, so ähnlich argumentiert ja auch die AfD, da geht es ja auch darum dann, dass letztendlich die Kaste der Politikerinnen, der Parlamentarismus, das ist alles so langsam und die sind alle Berufspolitiker, Systempolitiker, jetzt wollen wir, dass der Bürger wieder direkt gehört wird. Das ist ja auch hier spannend, quasi mal diese Analogie zu ziehen, dass hier die Geldwesten, ich würde die eben schon als ihrem Anspruch nach, oder nicht ihrem Anspruch nach, aber ihrer Stoßrichtung nach eher linke als rechte Bewegung bezeichnen, aber dass die eine ähnliche Rhetorik und ähnliche Motive haben, wie wir sie eben bei rechtsradikalen Kräften beobachten können. Ich glaube, dass das auch etwas ist, worüber man vielleicht heute noch diskutieren kann, quasi. Was hat es auf sich mit diesem Wunsch nach so einer Art von unmittelbaren Partizipation und der Ablehnung der Mittelbarkeit durch Politikerinnen und Repräsentantinnen? Ich denke, das Problem, das ich habe mit den Ausführungen, die du gemacht hast, ist, dass ich denke, die Rolle der radikalen Linken sollte nicht sein, Antagonist zu sein. Also das klang für mich so, als ob die radikale Linke eine Art Korrektiv sein soll für die bestehende bürgerlich-kapitalistische Demokratie, um die quasi, um der dabei zu helfen, ihr demokratisches Wesen beizubehalten. Also das heißt, wir sind eigentlich dafür da, um so ein bisschen von links so die harten Thesen rauszuhauen, die mal ein bisschen herauszufordern, die Bourgeoisie, damit letztendlich der demokratisch-pluralistische Charakter des ganzen Systems aufrechterhalten bleibt. Ich glaube, also mein Anspruch als radikaler Linker ist schon, dass wir an der Macht sein sollten. Also wir sind nicht das Korrektiv für die Bourgeoisie, wir sind nicht das Korrektiv für diese bourgeoise Gesellschaft, für die kapitalistische Gesellschaft, sondern hier haben wir unsere eigene Agenda, die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise. Und ich zweifle sehr daran, dass das möglich ist im Rahmen des existierenden Staates. Das heißt, ich denke schon, wir haben da eine ganz klare Differenz. Ich glaube nicht, dass unser Ziel sein muss, den bestehenden demokratischen Staat mit allen Mitteln zu schützen, sondern unser Ziel muss sein, andere Machtverhältnisse zu schaffen. Zum Beispiel auch die Frage zu stellen, was ist die nationalstaatliche Organisation überhaupt die richtige globale Organisation, um die Probleme, mit denen wir uns konfrontiert sehen, zu lösen. Ich würde sagen, nein. Also wir können nicht den Klimawandel oder ökonomische Fragen auf nationalem Level lösen. Da können wir auch nicht den Kapitalismus abschaffen, weil wir quasi keine Handelspartner mehr hätten oder dergleichen. Also das muss alles ganz anders aussehen. Das muss auf jeden Fall global sein und das geht nicht im Rahmen der bestehenden Staaten. Deshalb würde ich sagen, naja, okay, Antagonist sein, ja, aber nicht mit dem Ziel, denen zu helfen, bessere Demokraten zu sein, sondern mit dem Ziel, dass wir an die Macht kommen wollen. Jetzt noch eine letzte Sache zu der, also du hattest die Demokratie so charakterisiert, dass du gesagt hast, okay, es gibt das Proletariat und die Bourgeoisie und beide haben quasi ein, zumindest aus ihrer Sicht, legitimes Interesse. Beide wollen quasi den gerechten Preis für ihre Arbeit bekommen, nur dass das aus der Perspektive des Proletariats und der Bourgeoisie jeweils unterschiedlich aussieht. Es wäre ziemlich gut, wenn das so wäre, weil das Proletariat, das sind ja viel mehr. Das heißt, wenn das so wäre, dass da eine Meinungsverschiedenheit zwischen Proletariat und Bourgeoisie herrscht, und das Proletariat ist für Sozialismus und die Bourgeoisie ist für Kapitalismus und wir haben eine Demokratie, naja, dann geht Sozialismus. Ich glaube, das Problem oder was wir anerkennen müssen, ist, dass das Proletariat den Kapitalismus will. Und zwar nicht, weil das Proletariat denkt, der ist so ein nice System, sondern weil es denkt, es gibt keine Alternative. Aber das ist das Problem. Dass das Proletariat den Kapitalismus will. Dass die Bourgeoisie den will, das wissen wir ja. Aber ja, okay, aber das war's. Soll ich mal die Kontroverse beleben? Ja, ja. Okay, gut. Ein Satz noch zu dem, wo ich einverstanden bin. Tatsächlich ist es so, dass die, ja, das ist nur ein Satz. Tatsächlich ist es so, dass die radikale Rechte für mehr Demokratie plädiert. Für Demokratie nach Schweizer Vorbild. Übrigens auch die Arbeiter, die wir überfragt haben, machen das alle und verstehen überhaupt nicht, wenn sie als Antidemokraten an die Wand geschlagen werden. Also sie reduzieren Demokratie aber auf ein Mehrheitsprinzip und Demos ersetzen sie durch Ethnos, also durch ein homogenes Volk, das weitgehend ohne Interessengegensätze gedacht wird, eher als Gemeinschaft denn als Gesellschaft. Das ist der Fehler. Davon müssen sich linke Vorstellungen von Demokratie abgrenzen. Und jetzt mal, wo die Gegensätze liegen. Die liegen nicht darin, dass ich nicht der Meinung wäre, dass eine demokratische Perspektive für Linke eine systemtransformierende Perspektive sein muss. Das habe ich explizit gesagt. Übrigens, Antagonismus heißt nicht aufhebbarer Gegensatz. Das heißt, wenn er überwunden werden soll, dann müssen seine Ursachen aus der Welt geschaffen werden. Und das ist jetzt nicht nur der Gegensatz von Bourgeoisie und Proletariat, da gibt es jetzt mehr Gegensätze, die für progressive Politik in Anschlag gebracht werden müssen. Der ökologische Gesellschaftskonflikt ist nicht identisch mit dem Klassenkonflikt, hat viele Überlappungszonen, aber ist nicht identisch als ein Beispiel oder die Auseinandersetzung um die Gleichheit der Geschlechter ist eine eigene Konfliktlinie, die Schnittmengen hat mit dem Klassenkonflikt, aber nicht identisch ist mit dem Klassenkonflikt. Das müssen wir schon mitdenken. Worin besteht jetzt aber worin bestehen möglicherweise die Unterschiede? Erstens bin ich außerordentlich skeptisch hinsichtlich der Betonung einer Minderheitenperspektive. Empirisch stimmt das zunächst mal. Mein Aufsatz hier in dem Buch ist überschrieben, enteignet Zuckerberg, ich hätte lieber schreiben sollen, sozialisiert Facebook, steht da noch drin, ja, aber ich habe sozusagen die 68er-Losung mit Springer ein bisschen verfremdet. Das ist eine extreme Minderheitenposition gegenwärtig. Daran kann gar kein Zweifel bestehen. Aber ohne tatsächlich gesellschaftliche Mehrheiten zu gewinnen und in diesem Falle über Nationalstaaten hinaus tatsächlich, weil die Mehrzahl der Tech-Konzerne einfach die Homebase in den USA hat, wird ein solcher Schritt gar nicht möglich sein. Ja? Da ist die entscheidende Differenz. Historisch bin ich außerordentlich skeptisch und habe einen großen Unterschied, was die Rezeption der Rosa-Luxemburg-Position angeht. Also Tat und dann Mehrheiten, das war eher Bakunin als Rosa Luxemburg. Die Rosa Luxemburg. Schreibt sie aber. Ja, aber da muss man, das ist immer bei den Zitatenkriegen ist es immer so, dann müsste man sozusagen den Sinnzusammenhang vollständig rekonstruieren. Sie hat eine scharfe Kritik an den Bolschewiki geübt wegen der Auflösung der Konstituante. Ja? Und da schreibt sie explizit, dass das Unterdrücken von Meinungsfreiheit, die Erstarrung der Partei zur Folge hat, die Erstarrung der revolutionären Bewegung, so als hätte sie den Stalinismus schon vor Augen. Ja? Das muss man klar sehen. Und wenn man das Spartakus-Programm anschaut, dann ist da überhaupt kein, lässt sich kein Zweifel daran, dass man die Mehrheiten gewinnen muss für eine sozialistische Transformation. Dass sie sich im Winter 1918, 19 hat hinreißen lassen, dieses Abenteuer des sogenannten Spartakus-Aufstandes mitzumachen, hatte mehr damit zu tun, dass sie sich entschieden hat, in der konkreten Situation, wo 500.000 auf der Straße sind in Berlin, sich an ihre Seite zu stellen, obwohl sie es eigentlich für falsch gehalten hat, weil sie der Meinung war, dass eben die 500.000 auf der Straße die Mehrheit eben nicht verkörpern. Ja. Es ist eine Haltung, die ich nachvollziehen kann. Hat der Marx übrigens bei der Pariser Kommune ähnlich, hat ähnlich agiert, hat gesagt, das wird nicht Erfolg haben, das ist eine Insel. Aber natürlich bin ich solidarisch mit den Revolutionären. Ja. Also ich bin deshalb zweitens skeptisch mit sozusagen dieser Betonung der progressiven Rolle von Minderheiten, weil ich die wahren Beispiele in der Welt von Südafrika bis Lateinamerika vor Augen habe. Ja. Schauen wir uns an, was aus einer formal linken Regierung in Südafrika geworden ist. Die wird immer noch gestellt von kommunistischer Partei, COSATU und dem ANC, also der Befreiungsbewegung. Und daraus geworden ist ein korruptes bürokratisches Regime, was jetzt ein bisschen Selbstkorrektur geübt hat. Oder nehmen wir den Fall Venezuela. Also auch da, selbst Bolivien, ne? Also Evo Morales hat einen Wahlaufruf für ihn unterschrieben seinerzeit, aber Morales setzt sich über die eigene geschriebene Verfassung hinweg, sorgt dafür, dass seine Amtszeit verlängert wird, gegen die Mehrheit der Bevölkerung, die dagegen gestimmt hat, und stellt so selbst Prinzipien erstmal formaler parlamentarischer Demokratie und des Ziels Gewinnung von Mehrheiten für demokratische Veränderungen in Frage. Über Venezuela müssen wir jetzt nicht sprechen. Ne? Und das hat eine Tendenz bringt eine Tendenz zum Ausdruck, die ich mit Hannah Arendt als Tendenz zur unbeschränkten Akkumulation politischer Macht bezeichnen würde. Das ist eine der Ursachen des Stalinismus. Und das, glaube ich, müssen wir im Hintergrund haben. Also wir müssen uns die Frage stellen, wie können wir sowas unterbinden, bekämpfen, und wie können wir sozusagen vor solchen Fehlorientierungen bewahren? Und eine Teilantwort wäre, der relative Eigenwert demokratischer Institutionen, auch schon solcher demokratischer Institutionen wie Parlament, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit, Grundrechte, Koalitionsfreiheit und so weiter, die müssen mit Zähnen und Klauen verteidigt werden. Also ist eine sozialistische Demokratie darf nicht dahinter zurück, sondern sie muss mehr Demokratie beinhalten. So, das ist meine letzte Bemerkung. Mehr Demokratie ist zu denken im Zusammenhang mit der Eigentumsfrage. Also, mehr Demokratie würde für mich heißen, die Frage zu stellen, wer über das Was, Wie und Wozu der Produktion entscheidet. Also jetzt mal sehr salopp und populistisch formuliert, besser als ein SUV nicht zu fahren, wäre ihn nicht zu bauen. Wenn man ihn nicht bauen will, braucht man Produktionsentscheidungen von Mehrheiten, die das verhindern, dass er gebaut wird. Das geht nicht alleine mit der bestehenden Mitbestimmung, weil dann gibt es korporatistische Blockbildung und die Automobilbetriebsräte beschließen zusammen mit ihren Managern, dass man diese Klimakiller weiterbaut. Und da reden wir noch gar nicht von Rüstungsproduktion und so weiter. Deshalb meine ich, dass man parlamentarische Demokratie erweitern muss, zugleich aber eine rätedemokratische Ergänzung und Erweiterung braucht. Etwa Wirtschafts- und Sozialräte in den Regionen, wo nicht nur Gewerkschaften, Unternehmen drin sitzen, sondern beispielsweise Fraueninitiativen, Umweltinitiativen und so weiter, die in die Produktionsentscheidung eingebunden werden. Und Wahlen könnte man zum Beispiel so führen, dass nicht nur Parteien gewählt werden, sondern dass man über Haushaltsprioritäten abstimmt, so wie in den Bürgerhaushalten. Ja? Das ist ein Element von Wirtschaftsdemokratie. Wirtschaftsdemokratie würde beinhalten, die Eigentumsfrage auch für die großen Unternehmen zu stellen. Die wären nach meiner Auffassung in Mitarbeitergesellschaften umzuwandeln. Es braucht eine gesellschaftliche Rahmenplanung und das alles wäre ein Mehr an Demokratie. Ich deute diese Richtung nur an, ich sage dann in der Diskussion gerne noch mehr dazu. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin absolut dafür oder ich bin der Meinung, dass Demokratie ausgebaut und erweitert werden muss, mit Blick auf die wirtschaftlichen Basisentscheidungen, also das, was die entscheidungsverschlossene Sphäre von Demokratie gewesen ist, das müsste man für die Reproduktionssphäre nochmal genauso überlegen. Ja, das, da, auch da gibt es entscheidungsverschlossene Bereiche. Und das halte ich für die Voraussetzung dafür, dass Demokratie längerfristig überhaupt zu bewahren ist. Als kurzfristiges Ziel hielte ich es dennoch für nicht unwichtig, dass eine gestärkte Linke zusammen mit vielleicht dann wieder stärker systemkritisch agierenden Gewerkschaften und so weiter, zumindest insoweit eine Herausforderung der herrschenden Klassen darstellt, dass diese nicht implizit dazu tendieren, Demokratie immer weiter abzubauen, also demokratisch zu entdemokratisieren gewissermaßen. Das wäre ein Nahziel, aber nicht das, was sich mit einer linken Transformationsperspektive verbindet. Okay, gut. Weiter geht's. Ja, ich wollte noch mal kurz was zu sagen. Also vielleicht an beide, die jetzt schon gesprochen haben. Also Dennis, bei dir war ich mir nicht sicher, ob du dann eigentlich Demokratie eben auch mit Mehrheiten identifiziert hast, also weil du dann gesagt hast, ja, man müsste eben dann als Minderheit handeln und danach demokratisch handeln oder sowas und, oder Mehrheiten gewinnen. Und also ich frage mich eben auch, ob überhaupt, ob nicht das, was du beschrieben hast, eigentlich diese Initiative von Massen, die eben anfangen, das zu politisieren, was davor quasi als eben nicht politisierbar galt, als nicht verhandelbar galt, ob nicht das eigentlich auch im Sinne demokratisch ist, also gerade die sozusagen Durchkreuzung der bestehenden Anordnung von Handlungen, Menschen, Räumen und so weiter. Und also das Moment der Mehrheit ist natürlich auch wichtig, aber im bestimmten Sinne würde ich sagen, sind die Sachen, die du beschrieben hast, auch demokratisch. Aber gleichzeitig würde ich sagen, man muss diesen Widerspruch nicht so hart machen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, wie du es dann formuliert hast, mit dem dann muss die Macht erobert werden durch diese Massen und danach werden diese anderen, also da hatte ich den Eindruck, da kommt dann so eine, vielleicht ein Moment rein von einem Geschenk oder so, also so Demokratie als Geschenk. Und ich glaube, das ist halt ein Unterschied zwischen jetzt, sagen wir mal, materiellen Leistungen, die man halt als so eine Art soziale Wohlfahrtsausschuss oder so halt Leuten geben kann. Demokratie, also ich glaube, das muss man sich eigentlich nehmen. Also das ist ja gerade das Paradoxe darin, also dass man es eigentlich nicht, man kann nicht andere mit Demokratie versorgen oder so. Da würde ich sagen, das funktioniert so nicht. Also das ist eigentlich ja gerade das selber Sprechen, das selber Agieren, eine eigene Stimme haben und nicht sozusagen dahin erzogen werden, etwas zu tun, was dann als Demokratie bezeichnet wird oder so. Und bei, also, ja, und weil hier, hier? Wir können ruhig beim Du. Okay. Ja, also ich fand es gut mit dem Historischen, also darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht einfach so, man die Demokratie so ableiten kann aus dem Kapital und dass es damit eben eigentlich gar nichts zu retten gibt oder so, sondern dass es eben erkämpft wurde und gerade halt auch von radikalen, ja, von der radikalen Arbeiterinnenbewegung. Aber gleichzeitig, also jetzt mit diesem Ausbau zum Beispiel von diesen Entscheidungen für Produktionsmacht und so, also wenn man da jetzt wieder historisch guckt, also ist es, also es ist ja, es gab ja Versuche, das auszuweiten, jetzt in Deutschland zum Beispiel in der Novemberrevolution, und die wurden ja in Blut erstickt. Und also da fehlt mir so, wenn man das auswertet, einfach nochmal die Frage von der Notwendigkeit auch von einem Bruch. Ist das möglich, so kontinuierlich einfach solche demokratischen Kontrollen über das Eigentum zu implementieren? Oder sind das nicht eigentlich Sachen, die wir da haben, hervorgegangen eben gerade auch aus einer revolutionären Situation? Und ist es sozusagen überhaupt möglich, da ohne einen neuen Bruch weiterzukommen? Welche, also man sieht ja, mit was für einer Vehemenz eben die sozialen Sicherungssysteme und so weiter abgebaut werden und mit wie viel Gewalt auch das Programm durchgesetzt wird, jetzt gerade in Frankreich beispielsweise, auch gegen den Willen der Mehrheit. Wie ist es da vorstellbar, das auch noch auszuweiten und auch noch in der Situation, dass in der eben das Wirtschaftswachstum global sich nach 2008 nochmal halbiert hat und das Kapital eigentlich wirklich keine Konzessionen machen will. Also ich glaube da, im Moment einfach der Gewalt und, des Bruchs und, ja, und auch selbst auf der Ebene von Verfassung, also ist nicht auch im Grundgesetz das Eigentum letztlich garantiert? Also müsste man nicht die Verfassung sozusagen ändern und wie könnte das gehen, wenn das eigentlich nicht vorgesehen ist, weil diese Sachen in diesen Ewigkeitsklauseln auch ausgeschlossen sind, also die zu ändern demokratisch. Also das ist so, ja, schwierige Sache. Also bei dir noch, vielleicht kurz, also die Sache mit der Demokratie am Ende, ist mir nicht ganz klar, deine Position so, ist mir nicht ganz klar geworden mit der chinesischen, dem chinesischen Genossen. Also, was ist das für eine, was ist sozusagen die Moral der Geschichte, die du da erzählt hast? Da möchte ich bitten, das nochmal ein bisschen zuzuspitzen. Okay, also ich glaube, dass eine Linke zumindest hauptsächlich sich weniger um eine Frage der Moral kümmern sollte und auch nicht um das Projekt mehr Demokratie zu wagen, was ja der deutsche Kanzler tun wollte, der dann die Notstandsgesetze eingeführt hat in seiner Regierung. Ich bin da so ein bisschen fragend. Was ich vielleicht noch anmerken wollte, wenn ich gesagt habe, dass sich 1848 die demokratische Revolution aufspaltet in die Bourgeoisie, die demokratische Republik will, und das Proletariat, das den Sozialismus will, dann heißt das natürlich nicht, dass das über 170 Jahre später immer noch genauso der Fall wäre. Sondern das ist eine ideologische Aufspaltung von etwas, was vorher eins war, dem bürgerlichen Kampf, der bürgerlichen Revolution für Demokratie, die eine freie Gesellschaft herbeiführen sollte. Und wo offensichtlich klar wird, zwei Leute, zwei Parteien, haben völlig unterschiedliche Ideen davon, wie das durchzusetzen ist. Heute gibt es niemanden, der für Sozialismus einsteht. Es gibt keine Partei des internationalen Proletariats. Es gibt, also ich sehe das nicht so. Aber können wir dann auch noch drüber reden. Ich sehe niemanden, der in der Lage wäre, weltweit den Kapitalismus zu überwinden, keine Arbeiterorganisation. Und ich glaube, so dass wir hier in dem Saal sitzen und diese hochtheoretischen Fragen wälzen und eben nicht irgendwo dafür kämpfen, Demokratie weiterzutragen, wie das eben vor 100 Jahren in Revolutionen der Fall war, ist auch zumindest ein kleiner Beleg dafür. Frauen. Wie bitte? Frauen können das als Einzige. Sitzen nicht auf dem Podium, Ja, also wir haben hier auch Organisationen eingeladen und nicht explizit nach Geschlechtern gefragt. Das vielleicht dazu. Und ich bin auch noch da. Du zählst nicht. Scheinbar. Die Schwierigkeit, die für mich irgendwie da ist, ist, dass wir hier irgendwie darüber sprechen, so irgendwie, wie lässt sich mehr Demokratie implementieren, und dass zumindest der klassische Marxismus diese Frage anders gestellt hat, und die finde ich interessanter. Dass die klassischen Marxistinnen und Marxisten, da sind Luxemburg und Lenin auch völlig auf derselben Seite, keineswegs Demokratie als irgendein Endziel in sich gesehen hätten, sondern dass es für sie ein Mittel war und ein gutes und wichtiges Mittel auf dem Kampf zur klassenlosen Gesellschaft. Und Demokratie heißt, Förster hat es sehr gut gesagt, Herrschaft des Volkes. Und in dem Sinne sagt Lenin, das ist Herrschaft. Was Marxismus will, ist Herrschaft als geschichtliche Kategorie der Menschheit austilgen. Wir wollen weg von der Herrschaft von Menschen über Menschen hin dafür, dass sowas wie der Staat, der Zusammenschluss von Menschen, nur noch ein Verwaltungsorgan von Dingen ist, was dazu führt, dass wir Demokratie als Marxistinnen und Marxisten nicht abschaffen wollen, sondern dass sie absterben soll in einer Revolution, dass sie überwunden wird, dass sie überflüssig wird irgendwann. Insofern bin ich auch weniger daran interessiert, wenn ich mit anderen Linken, und ich danke euch allen, die hierher gekommen seid, darüber rede, über die Frage, wie können wir eine sozialistische Linke neu wieder aufbauen und nicht, wo können wir mehr mal ein bisschen mehr an Demokratie wagen. Ich denke, das linke Projekt soll dazu führen, Menschheit zu befreien, Vorgeschichte zu überwinden, Herrschaft abzuschaffen und nicht hier und da ein paar mehr Rechte zu erkämpfen und zu sagen, vielleicht bauen wir doch lieber ein kleineres Auto als ein SUV. Das ist natürlich irgendwie leicht polemisch zu sprechen, so. Ich will damit nicht so irgendwie die wirklichen Fragen zu sehr beiseite pushen, die da sind. Ich glaube nur, die Fragen der Demokratie, die Probleme der Demokratie, die wir im Moment haben, die kranken nicht daran, dass wir zu viel oder zu wenig an Demokratie haben, sondern dass es keine Linke in dem Sinne gibt, kein weltweit sozialistisches Projekt, das eine Chance hat, überhaupt wieder einen Klassenkampf zu führen. Daran bin ich interessiert, an der Frage, wie kann eine praktische Re- und Neuorganisation der marxistischen Linken passieren. Das ist das, wofür ich glaube, das ist das, woran ich glaube, dass Demokratie das noch ermöglichen kann. Und deshalb finde ich sie interessant und finde ich, dass die Linke um Demokratie kämpfen sollte, in Demokratie kämpfen sollte und sie nicht zum Fetisch von Freiheit machen soll, zum Statthalter von was eigentlich mal viel wert war, dieser Utopie einer klassenlosen Gesellschaft. Okay, dann vielen Dank an unsere Referenten erstmal. Dann würden wir jetzt das Podium öffnen. Jan bewaffnet sich mit Mikrofonen und ihr könnt euch melden. Und dann versuchen wir, euch der Reihe nach anzunehmen. Ich bin kurz noch trinken. Okay, ja. Okay. Wo macht der jetzt hin? Wer? Auf Toilette. Ach so. Ja. Okay, los geht's. Wer hat eine Frage? Richard, du hast doch bestimmt eine Frage, oder? Also eine Sache, die aufgekommen ist, ist, also wie genau sollten wir Demokratie als eine Staatsform verstehen versus Demokratie in einem abstrakteren Sinn, wo das Volk oder Leute selbst bestimmen, diese klassische Idee von Selbstherrschaft. Und wie können wir dann die Frage nach Demokratie in einem Sinn historisch ordnen? Und um das zu spezifizieren, was denken wir über die Lasallianische Partei? In dem Sinne, dass... Die welche? LaSalle. LaSalle, okay. Also ich würde vielleicht so die Frage an Sie wenden, Professor Dore. Also, Professor, können Sie bei mir immer weglassen. Okay. Also auf der einen Seite, also der Staat kann also Eigentum also aneignen, also die Großbetriebe aneignen und das dann in Dienst der Gesellschaft wieder setzen. Auf der anderen Seite können wir also kooperative Arbeitsbetriebe also vorstellen. Was würde es überhaupt sie so zusammenzubringen einerseits? Also ist das Ziel von einer sozialdemokratischen Partei, also in dem lokalischen Sinn? Und dann zweitens, ist Demokratie als eine kapitalistische Staatsform möglich nur innerhalb einer Nationalstaat? Ist die EU eine Weise, die wir nutzen können für eine größere Demokratisierung? Also ich meine, wenn die demokratische Staatsform ist etwas, das hier so behoben wird, was sind denn eigentlich die Mittel dazu? Weil da natürlich im Hintergrund ist, also Marx's Kritik an LaSalle's Programm ist, dass es geht nicht um die demokratische Staatsform, sondern die Erstrebung der demokratischen Staatsrechte ist nur, um den Staat zu überwinden durch eine soziale Revolution. Ich soll direkt dazu? Ja. Okay. Also zunächst mal, erster Punkt. Wenn man die Perspektive einer sozialistischen Demokratie verfolgt, braucht es dreierlei. Bruch, Reform von oben, Veränderung in Nischen. Derek Olin Wright, der leider viel zu früh verstorbene marxistische Soziologe, hat ein schönes Buch geschrieben, Envisioning Utopia, und hat diese drei Dimensionen entwickelt. Das berührt nämlich schon die Frage, wie kann eine Transformation eigentlich aussehen? Ja? Entwicklung in Nischen heißt Produktions- und Lebensweisen, die nicht mehr das Ziel kapitalistischer Profitmaximierung verfolgen, sondern andere Ziele und die in den Nischen der kapitalistischen Produktionsweise oft aus der Not geboren wachsen. Aber es ist beispielsweise jetzt schon so, dass das dass ein Drittel des weltweiten BIP, also des GDP, von Genossenschaften produziert wird. Nicht alle von diesen Genossenschaften sind demokratisch, manche sind hierarchisch, zum Teil gibt es auch innere Mutationen und so weiter, aber es sind in der Regel Organisationsformen, wo das Prinzip der Profitmaximierung nicht im Vordergrund steht. So, das wäre die Nischenproduktion. Das haben Sie teilweise auch in der Bundesrepublik, konnte man es aufzählen. Sie haben es in extremen Krisensituationen in Staaten wie Griechenland, wo die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung überhaupt nur aufrechtzuerhalten war über längere Zeiträume in der Krise, weil Ärzte neben dem normalen Arbeitstag in einem Zusatzarbeitstag die Millionen Menschen versorgt haben, die überhaupt nicht mehr in der Krankenversicherung waren. Ja, das war eine solidarische Ökonomie oder Ansätze einer solidarischen Ökonomie, die sich teilweise auch verstetigt haben. Das wäre die Nische. Die Reform von oben braucht man gelegentlich auch, weil es wichtig ist, Kräfteverhältnisse dann, wenn es günstig ist, für die Subalternen abzusichern, in der Tat durch Rechte. Ja? Also man kann das selbst bei Trump sehen, dass es gut ist, dass er sich nicht über jeden Gerichtsentscheid hinwegsetzen kann. Auf diesen Aspekt hat aufmerksam gemacht der marxistische Historiker Eric Hobsbawm. Also Eric Hobsbawm hat in der Analyse des historischen Faschismus auf die Frage geantwortet, warum der Faschismus sich in Deutschland und Italien durchsetzen konnte, aber in England nicht. Und er hat auf die lange parlamentarisch-demokratische Tradition verwiesen und den Eigenwert demokratischer Verfahren, der letztendlich bessere Bedingungen geschaffen hat, die faschistische Bewegung, die es in England auch gab, im Zaum zu halten. Das könnte man angesichts aktueller Ereignisse fragen, was ist daraus geworden, ja? Brexit. So, und das dritte Element ist das des Bruchs. Also sich vorzustellen, dass Siemens oder BMW oder was auch immer zu einer Mitarbeitergesellschaft wird. Das ist ohne Bruch kaum denkbar. Also der Juso-Vorsitzende, der es gewagt hat, von Sozialisierung zu sprechen und dann ausgerechnet BMW erwähnt hat, und dann sich des Konters des Betriebsratsvorsitzenden ausgesetzt hat, der dann gesagt hat, die SPD ist unwählbar. Und ich konnte Ihnen dann darauf hinweisen, dass in der Satzung seiner Organisation, der IG Metall, die Vergesellschaftung der Schlüsselindustrien als Ziel festgeschrieben ist. Ja, das hat er ja vergessen. Das zeigt, wie groß der Bruch sein muss, gewissermaßen. Ja. Aber wie können wir uns in den entwickelten kapitalistischen Staaten den Bruch noch vorstellen, ähnlich wie die Novemberrevolution oder die Oktoberrevolution? Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Also wie kann er aussehen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also selbst wenn Sie das Parlamentsgebäude in Berlin besetzen würden, hätten Sie alles aber nicht gemacht. Ja. Also der bürgerliche Staat ist eine Verdichtung von Kräfteverhältnissen, Pulanzas. Selbst wenn man bestimmte Teile des Apparates okkupiert, können die herrschenden Klassen auf andere ausweichen, siehe Thüringen oder anderswo. Ja. Es gibt bessere Beispiele, die französische Linksregierung oder Syriza in Griechenland und so weiter. Ja. Also das ist viel schwieriger, das Zentrum der Macht zu lokalisieren. Deshalb bin ich nach wie vor ein Anhänger, zumindest für die entwickelten kapitalistischen Staaten, einer revolutionären Strategie, die verbunden ist mit dem Kampf um Hegemonie, also geistiges Führen mit dem Versuch, einen Mehrheitskonsens von unten zu entwickeln, aus der zivilen Gesellschaft heraus, der mehrheitsfähige Veränderungen möglich macht, die vieles anschließen können. Enteignung, Sozialisierung von Schlüsselindustrien, die ich für richtig halte, das wären Mitarbeitergesellschaften, die dann daraus kämen, nach meiner Vorstellung, sind, glaube ich, ohne eine scharfe Auseinandersetzung in der Gesellschaft überhaupt nicht zu realisieren. Ja, das ist völlig klar. Es kracht schon wegen des Juso-Vorsitzenden. Ja, stellen Sie sich mal vor, man würde ernst damit machen. Ich gehe aber davon aus, dass aufgrund dessen, was ich ökonomisch-ökologische Zangenkrise nenne, also Sustainable Development Goals, die das Handeln der herrschenden Klassen an überprüfbaren Zielen messen. Vollständige Dekarbonisierung der Wirtschaft bis 2050. Das ist ein Ziel, setzen die Herrschenden. Das kann man noch prüfen. Und man kann prüfen, ob die Mittel, die Sie jetzt in Anschlag bringen, ein bisschen Emissionshandel, ausreichen, die zu realisieren. Ja, ich muss aufhören. Aber das ist immer schwierig, nicht, wenn man die Revolution begründen soll in zwei Minuten. Ne? Aber mir scheint der entscheidende Punkt dieses zu sein. Und jetzt würde ich scharf widersprechen, von meiner Sicht aus gesehen, den Linken nehmen, man, es gäbe keine sozialen Kräfte, die das nicht wollten. Also ich habe gesagt, keine Linke. Auch Linke gibt es. Es gibt auch Linke. Also ich habe hier in Leipzig referiert auf einer Vollversammlung Students for Future. Da waren 1500 Leute. Als ich gefragt habe, ist die ökologische Krise innerhalb kapitalistischer Eigentumsverhältnisse zu überwinden, das war eine rhetorische Frage, brüllte es insbesondere von mir aus gesehen rechten Flügel, nein, zu tosendem Beifall von 1500 Menschen. Ich hatte den Eindruck, die Veranstaltung gemacht haben, sanken etwas in den Sitzen zusammen, weil sie diese Art von Radikalität dann etwas zu weit gehen fanden. Ja? Also das war eine klare Positionierung in der Verfassung nach dem Grundgesetz. Artikel 15 ist die Sozialisierung von Schlüsselindustrien explizit möglich. Die ist möglich. Kampf um Rechte ist aber auch ein Interpretationskampf, einer von Kräfteverhältnissen. Und ich würde mal sagen, ja, ich muss unbedingt aufhören, aber wollte dennoch darauf hinweisen, dass ausgerechnet in den USA laut New York Times das Wort demokratischer Sozialismus bei Bevölkerungsmehrheiten nur noch positiv besetzt ist. Und das hat auch was damit zu tun, dass Demokratie vor Sozialismus steht. Und dass das in den USA passiert. Wenn mir das jemand vor 10 Jahren gesagt hätte, hätte ich den für verrückt erklärt, sodass mir doch ein bisschen, ein Fückchen von Hoffnung immer noch gegeben zu sein scheint, der es uns dann vielleicht doch ermöglicht, irgendwann die Dinge aus den Angeln zu heben. Okay, nächste Frage. Danke. Ich möchte eine Frage stellen. Was ist die Besicherung zwischen die bürgerliche Revolution und Demokratie? Und gibt es die bürgerliche Revolution? Bürgerliche Revolution. Die Beziehung. Zum Beispiel waren die britische Revolution von 7. Jahrhundert oder die große französische Revolution, waren sie wirklich demokratische Revolution? Was ist wirklich eine demokratische Revolution? War zum Beispiel die bolschewistische Revolution demokratisch in einem Sinne? Und auch die Idee von Demokratie ist eine sehr alte Idee, aber es ist eine Idee, das verloren war. Und ich möchte fragen, ist es möglich, dass die Idee von Demokratie wieder verloren könnte sein? Also ich habe dazu was zu sagen. Das ist witzig, weil das gleichzeitig ermöglicht es mir auch, auf das einzugehen, was du gesagt hast. Ich glaube, vielleicht sollten wir, das habe ich jetzt ad hoc einfach mal so zusammengeschustert, um so zwei Sachen zu differenzieren. Nämlich wir sollten wahrscheinlich unterscheiden zwischen verschiedenen Verständnissen von Demokratie, was wir überhaupt meinen, wenn wir sagen Demokratie. Und was ich hier gegenüberstellen möchte, ist ein materielles Demokratieverständnis und ein moralisches Demokratieverständnis. Das materielle Demokratieverständnis sagt letztendlich, dass Demokratie einfach dort existiert, wo möglichst große Teile der Bevölkerung möglichst großen Einfluss auf das politische Geschehen ausüben, de facto. Das heißt, man könnte sagen, Demokratie und Sozialismus, Sozialismus ist sowas wie die wirtschaftliche Form der Demokratie und Demokratie ist sowas wie die politische Form des Sozialismus. Wenn der Sozialismus also die Vergesellschaftung der Produktionsmittel ist, dann wäre die Demokratie nach diesem materiellen Demokratieverständnis die Vergesellschaftung der politischen Macht oder vielleicht sogar so die Vergesellschaftung der Repressionsmittel. Ja? In diesem Sinne gab es demokratische Revolutionen, nämlich alle die, die de facto dafür gesorgt haben, dass die politische Macht der Bevölkerung steigt. Und demnach wäre zum Beispiel die Novemberrevolution in Deutschland eine demokratische Revolution. Demnach wäre auch die verschiedenen Phasen der französischen Revolution eigentlich alle demokratische Revolutionen. Und Demnach wäre aus meiner Sicht auch die russische Revolution eine demokratische Revolution, weil sich der Zustand zumindest zunächst einmal für die Bevölkerung in ihren Einflussmöglichkeiten verbessert hat. Das hat sich natürlich später umgekehrt. Und in diesem Sinne würde ich auch dafür plädieren, also wäre ich auch ein ganz klarer Apologet der Demokratie. Wenn es um dieses materielle Demokratieverständnis geht, darum quasi neben der wirtschaftlichen Gleichheit oder der Vergesellschaftung der Produktionsmittel eben auch die politische Gleichheit durchzuführen, also die Vergesellschaftung der politischen Macht, das halte ich für ein Unterfangen, das die radikale Linke auf jeden Fall sich auf die Fahnen schreiben sollte. Und das hat es auch in der Geschichte gegeben und das war auch gut, dass es das gegeben hat. Und deshalb, also ich stimme dir auch zu, übrigens der Staat ist natürlich auch Ausdruck gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse und vergangene Erfolge in der Revolution sind auch noch eingeschrieben in den existierenden Staaten. Aber nach dem moralischen Demokratieverständnis, das ich gegenüberstellen würde, geht es einfach nur darum, auch wirklich die Legitimierung durch die Mehrheit zu haben. Und in diesem Sinne waren alle die Revolutionen, die materiell gesehen demokratisch waren, in diesem moralischen Sinne antidemokratisch, weil sie nicht mit Zustimmung der Mehrheit durchgeführt wurden, sondern von Minderheiten. Nicht unbedingt kleinen Minderheiten, aber von Minderheiten. Und ich würde eben dafür plädieren, dass wir materielle Demokratinnen sein müssen, aber wir dürfen keine moralischen Demokratinnen sein. Das heißt, die demokratische, ist es ja auch, die demokratische Transformation, die wir durchführen wollen, der Kampf für eine sozialistische Ökonomie, ist nicht in seiner Legitimität davon abhängig, ob gerade die Mehrheit der Leute dem zustimmt. Wir können das, wenn wir das durchsetzen können, also genug Leute haben, die auf den Straßen sind, die das durchsetzen wollen, dann sage ich, wir müssen es durchsetzen. Unabhängig davon, wie viele Leute zu Hause vor dem Fernseher sitzen und das vielleicht nicht gut finden oder neutral sind. Das heißt, wenn wir diese Aufteilung machen, materielles und moralisches Demokratieverständnis, dann würde ich sagen, naja, materielle Demokraten müssen wir sein, aber keine moralischen. Und das gleiche gilt halt für alle vergangenen bürgerlichen Revolutionen oder auch sozialistischen Revolutionen, die eigentlich nie die Mehrheit hinter sich hatten, aber eigentlich in sehr vielen Fällen trotzdem faktisch die Macht der Mehrheit befördert haben. Ja, hallo, danke nochmal für die Vorträge, die sind sehr interessant, die kommen auch viel Lichtern und so. Aber ich glaube, alles geht. Ich wollte nochmal auf dieses Gespräch zurückkommen, was ihr beide in der Mitte hattet, über die Frage eigentlich mehr Demokratie oder die, also natürlich das Politische, ich sagte, du willst weniger Demokratie, stimmt nicht, aber du warst von einem Fetisch, vor einem Fetisch der vor einer Fetischisierung der Demokratie. Und das würde ich sagen, ja klar, das stimmt. Du hast gesagt, also geschenkt, ja, die Sozialistinnen und Sozialisten oder die Linke muss nicht sich unter dem Limbo-Staat der Demokratie ständig durchquetschen bei jedem Schritt, den sie macht. Und du hast gesagt, stattdessen könnte Demokratie das Ziel sein, worauf die Linke hinaus will. Und jetzt habt ihr euch über die euch gegenseitig vorgeworfen, Rosa Luxemburg falsch interpretiert zu haben. Ich will euch das auch beiden vorwerfen. ich würde nämlich sagen, Rosa Luxemburg sagt weder, hat sie einen Fetisch der Demokratie, noch sagt sie, die Demokratie soll das Ziel sein, sondern Rosa Luxemburg sagt, Demokratie kann ein Mittel sein, des Sozialismus. Also die Demokratie ist ja nichts, was Rosa Luxemburg, Lenin oder Marx erfunden haben, sondern es ist erstmal was, was als politische Kampfform oder sowas existiert, vielleicht auch als Form von Institutionen und so weiter. Und jetzt ist die Frage für Marxistinnen und Marxisten, wie können wir diese existierende Form oder dieses existierende Mittel benutzen für das Ziel der klassischen Gesellschaft oder der Diktatur des Proletariats? Und genau, und jetzt ist aber, das bringt uns jetzt auf die Frage, wer, also wenn man Mittel hat, dann ist die Frage, wer setzt das Mittel eigentlich ein? Und ich habe den Eindruck, es ist die ganze Zeit so ein bisschen schwammig von uns die Rede. Also wir setzen eben dieses Mittel ein. Aber die Frage ist doch heute, wer sind wir überhaupt? Ja? Also sind wir die radikale Linke? Sind wir irgendwie so ein Haufen von allen kritischen Kräften in der Gesellschaft oder von den Arbeiterinnen und Arbeitern? Also wenn gesagt wird, wir wollen Genossenschaftsgesellschaft oder so, Siemens, unter die Kontrolle des Betriebsrats stellen oder so, dann ist doch immer noch nicht die Frage... Nein, das habe ich nicht gesagt. Wie bitte? Das habe ich nicht gesagt, explizit nicht. Achso, okay. Na gut, also aber Genossenschaften waren schon zum Beispiel eine Forderung, aber die in. Nee? Das ist eine Realität, keine Forderung. Okay, also jedenfalls würde ich sagen, dass die, die mit der Frage, dass wir die Macht in die Hand von Genossenschaften oder von den Arbeiterinnen und Arbeitern geben, das löst doch nicht das löst doch die politische Frage nicht, wer überhaupt das politische Subjekt, das sich diese demokratischen Mittel zunutze macht, überhaupt ist. Ja? Also Genossenschaften, das hat der Genosse ja gesagt, die können auch, das Proletariat kann genauso gut recht sein. Das Proletariat, also unser Problem ist nicht, dass die Bourgeoisie rechts ist oder dass die Bourgeoisie den Kapitalismus erhalten will, sondern dass das Proletariat nicht gegen den Kapitalismus kämpft. Und das, dieses Subjekt, was sich die Demokratie zum Mittel der Erkämpfung der Diktatur des Proletariats machen könnte, nicht gibt. Und da würde ich fragen, einfach, wer ist das Subjekt? Ja? Wer redet eigentlich über Demokratie? Okay, also da waren jetzt ein paar Wahrnehmungen dabei. Ich habe explizit nicht gesagt, dass der BMW-Betriebsrat BMW übernehmen soll, sondern ich habe gesagt, wenn man die Eigentumsfrage stellt, dann muss man sie so stellen, dass man kollektive Eigentumsformen findet, die nicht dem entsprechen, was Staatseigentum im staatsbürokratischen Sozialismus gewesen ist, weil dann faktisch eine Nicht-Eigentümergesellschaft, weil es keine Verantwortung mehr für das Eigentum gegeben hat. Und der andere Pol ist kapitalistisches Privateigentum. Die Zielsetzung muss so etwas sein wie ein kollektives Selbsteigentum, also Kollektiveigentum, das aber die individuelle Verantwortung für dieses Eigentum nicht löscht. So, das ist der Grundgedanke. Und dann ist das Plädoyer wirtschaftsdemokratisch für Mitarbeitergesellschaften. Die großen Konzerne sollen denen gehören und diejenigen sollen entscheiden, die dort arbeiten. Und sie sollen das tun, im Bündnis mit gesellschaftlichen Kräften, die relevant sind, über das Was, Wie und Wozu der Produktion zu entscheiden. Weil es sonst dazu führt, dass man, das haben wir bei den jugoslawischen Selbstverwaltungsbetrieben gesehen, dass man intern entscheidet, zum Beispiel Kurzfristreiterei. Also nicht mehr investiert, sondern sich den Konsumptionsfonds, also den betrieblichen Fonds auszahlen lässt und der Betrieb ist pleite beispielsweise. Und was da produziert wird, ob ein SUV oder nur ein kleineres Auto oder ganz was anderes, das wäre Gegenstand demokratischer Entscheidung. Wenn man eine nachhaltige Verkehrswende will und Mobilitätswende will, dann wird man es nicht dabei belassen können, kleinere Autos zu produzieren. Also das ist so ein bisschen, das sind so polemische Vereinfachungen meiner Position, die ich explizit zurückweisen würde. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, zu dem ich was sagen will, ich sehe einen riesigen Widerspruch darin, auf der einen Seite zu konstatieren, es gibt überhaupt keine Linke und keine Kräfte der Veränderung, aber auf der anderen Seite zu sagen, wir wollen die Demokratie beseitigen und den Staat und wir wollen absterbende Demokratie und Staat. Wie will man denn vom einen zum anderen kommen? Also jetzt kann man sagen mit politischer Bildung, aber das versuchen wir auch schon ziemlich lang. Nicht? Also das haut nicht so richtig hin. Ja? Deshalb halte ich es für eine aussichtsreichere Strategie, tatsächlich um Mehrheiten zu ringen, wobei ich, jetzt mache ich aber eine wichtige Konzession, wobei ich schon glaube, dass für radikale Veränderungen Minderheitenpositionen wichtig sind. Ich mache es mir an einem Beispiel, Ende Gelände, das Bündnis stand für eine kleine Minderheit und auch gegen die Mehrheit der Arbeiter noch immer, die da im Tagebau Kohle schürfen. Ja, das weiß ich aufgrund eigener Forschung. Nicht? Das war aber wichtig, dass die Aktionen stattgefunden haben. Und ich würde mal sagen, Kohleausstieg ist inzwischen eine gesellschaftliche Mehrheitsposition, auch wenn sie immer wieder aufgeweicht wird und es geht nur noch um den Ausstieg. Und ich würde aber mal sagen, ich habe das ja auch teilweise aufgrund der eigenen Forschung kritisiert, was Ende Gelände gemacht hat. Ende Gelände lernt auch. Das letzte Flugblatt hat sich explizit an die Arbeiterinnen und Arbeiter im Braunkohlerevier gewandt. Das fand ich jetzt ein bisschen optimistisch, weil so leicht wird man die nicht kriegen, aber dass es geschehen ist, dass es ein Gesprächsangebot gegeben hat, zeigt mir, also dass eindeutig gesagt wurde, ihr seid nicht unsere Feinde, ganz wichtiger Satz, ja, auch wenn sie es erstmal nicht glauben, auch wenn sie immer noch ablehnend sind, dass der Versuch gemacht wird, mit ihnen zu reden, das finde ich ganz toll, ja, das ist ein richtiger Lernfortschritt und zeigt aber, worum es gehen muss, aus Minderheitenpositionen um Mehrheiten zu ringen, ja, und dafür muss man alle demokratischen Spielräume nutzen, dann können wir doch nicht dafür sein, oder da wäre es doch fatal, eine Losung auszurufen, wir schleifen jetzt sozusagen Partizipationsrechte. Das will sicherlich auch keiner. Und letzter Gedanke dazu, das ist ja hier aus dem Publikum schon mehrfach gekommen. Also es reicht einfach nicht aus, unter den heutigen Bedingungen ökologischer Zahnkrise nur auf das Proletariat zu schauen. Da müssen wir auch mal genau hinschauen, wer sind eigentlich die. Ich gehe davon aus, wir haben mehrere subalterne Lohnarbeitsklassen, die man genauer analysieren müsste. Aber wir können doch nicht so tun, als ob die antirassistischen Bewegungen, die Frauenbewegung und so weiter, die nicht am Klassengegensatz aufbrechen, die aber besonders mobilisierungsstark sind. Gucken wir uns doch mal an den Frauenstreik, beispielsweise in der Schweiz, was der auf die Beine gebracht hat. Ja? Wir können doch nicht so tun, als könne man auf diese Bewegung in irgendeiner Weise verzichten, sondern worauf es ankommt, ist das, was der Hans-Jürgen Urban gerne als Mosaiklinke bezeichnet, sehr unterschiedliche Bewegungen mit unterschiedlichen Anliegen, die auch ihre Auseinandersetzung austragen müssen. Das ist unbedingt wichtig, die darf man nicht unter den Teppich kehren, aber man sollte es so tun, dass man auch ein paar Gemeinsamkeiten findet. Sonst haben wir weiterhin eine Linke, die sich in sektiererischen Streitereien verzettelt und wir müssen immer zusehen, wie die anderen bestimmen, wohin die Reise geht. Fertig. Wir hatten noch... Vielleicht noch einen kurzen Kommentar. Ich finde es eigentlich auch, also mir ist das auch aufgestoßen mit dieser Aussage, es gibt keine Linke und so weiter und ich sehe das nicht, aber gleichzeitig soll die Menschheit befreit werden. Also es knüpft da jetzt eigentlich an, deshalb wollte ich auch nochmal dafür plädieren, eigentlich eher so anzugucken, was eben an Bewegungen da ist und wie die sich entwickeln, also jetzt die Öko-Bewegung oder auch diese Gelbwesten zum Beispiel, und zu gucken, wo brechen die mit den institutionellen Rahmenvorstellungen, wo stellen die halt vielleicht Eigentumsverhältnisse auch in Frage, entwickeln eine radikalere, tiefer gehende Form von Demokratie, als jetzt zu warten auf so ein perfektes Subjekt, was dann irgendwie so aus dem Nichts kommt. Und da hatte ich jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt mehrere Leute hier so vertreten haben, so eine Position. Und ja, das kann man natürlich noch lange warten. Aber es wäre schon vielleicht die Frage, wo soll diese Linke, die alles richtig macht, herkommen? Aber vielleicht als Anmerkung, nur weil man nicht weiß, wo die herkommen soll, heißt das auch nicht, dass das, was gerade da ist, zum revolutionären Subjekt zu verklären, die richtige Antwort ist. Es kann auch Situationen geben, wo das, was man braucht, einfach gerade nicht da ist. Ja, ist unter anderem, weil es hergestellt werden müsste. Und was wir gerade machen, ist die Frage darüber, wie kann man das herstellen? Ihr vertretet, so wie ich das sehe, den Punkt zu sagen, wir müssen das zusammenschließen, was ohnehin schon da ist, und diese Kämpfe halt irgendwie verknüpfen. Ich stelle in den Raum die Frage, vielleicht ist das die falsche Frage, vielleicht funktioniert das nicht, weil das nicht funktionieren kann, sondern vielleicht geht es genau um dieses scheinbare Paradoxon, dass es ums Ganze geht, um die Befreiung von Geschichte und wir keine Ahnung haben, woher das kommen soll. Nur weil wir das nicht mögen, heißt das nicht, dass das nicht der Fall sein muss. Also ich bin der Ansicht, dass du quasi eine der besten Ideen, die Marx und auch Rosa Luxemburg, also die ganze marxistische Tradition hatte, dass du eine der besten Ideen von denen letztendlich unter den Tisch wirfst und eine der schlechtesten Ideen quasi predigst. Erstmal kurz zu der Sache, die ich als eine der schlechtesten Ideen bezeichne. Also der Genosse dorthin hat natürlich recht, für Rosa Luxemburg war die Demokratie kein Ziel. Für Rosa Luxemburg hatte die Demokratie zwei Funktionen. Einmal, die existierende Demokratie war ein Mittel der Mobilisierung des Proletariats. Also das heißt, durch den parlamentarischen Reformkampf, das war ein Mittel, um Klassenbewusstsein aufzubauen, mit dem man dann später die Revolution durchziehen kann. Das würde ich übrigens auch unterstützen. Das heißt, ich bin nicht jemand, der sagt, wir sollen nicht partizipieren an den existierenden demokratischen Strukturen, die es gibt jetzt in der Gesellschaft. Ich denke nur, das reicht nicht aus. Also die reichen uns nicht. Irgendwann müssen wir was anderes machen. Rosa Luxemburg war auch der Meinung, dass wir eine Demokratie brauchen innerhalb der linken Strukturen, also zum Beispiel innerhalb der Bolschewiki, innerhalb des Systems, was man dann innerhalb der Diktatur des Proletariats und so weiter. Rosa Luxemburg war in der Tat nicht der Meinung, dass die Diktatur das Ziel ist. Warum? Auf Grundlage dieser Doktrin, die du auch wiedergegeben hast, dass nach der Abschaffung des Kapitalismus nur noch eine Verwaltung von Dingen da sein wird. Also Marx sagt das, Lenin sagt das in Staatenrevolution, Luxemburg sagt das, also das ist einfach eine marxistische Grundmeinung. Und das würde ich mal in Zweifel ziehen. Also glauben wir wirklich, jetzt mal ernsthaft, ohne Exegese und so Shit, sondern ernsthaft, dass wenn der Kapitalismus abgeschafft ist, es keine politischen Fragen mehr geben wird. dass es keine Gesetze mehr geben wird, die beschlossen werden müssen. Dass es keine irgendwie komplexeren Fragen oder Konflikte, Verwaltungsprobleme gibt, die irgendwie vielleicht eine demokratische Lösung brauchen. Also ich denke schon, es wird diese Probleme geben und ich fände es besser, wenn wir das demokratisch lösen würden, als wenn es diktatorisch gelöst wird. Also insofern, diese Doktrin, glaube ich, muss man einfach tilgen aus seinem Vokabular und eingestehen, dass es auch in einer postkapitalistischen Gesellschaft noch Politik geben wird. Zumindest könnte das sein, das werden wir dann sehen. Also das müssen wir nicht jetzt klären, das werden wir sehen. Also es war dann natürlich auch als Endziel. Ja, klar, aber ich glaube nicht, dass es irgendwann so sein wird, aber das werden wir sehen. Aber eine der besten Ideen, die Marx, Luxemburg und so weiter hatten, war eben, dass aus dem Prozess des Klassengegensatzes Schritt für Schritt das revolutionäre Subjekt entsteht. Es ist nicht da, als ob die Gelbwesten sind das perfekte Beispiel dafür. Die Gelbwesten sind nicht marxistisch orientiert. Die Klimabewegung ist nicht marxistisch orientiert. Es wird nie eine Bewegung geben, die von den Massen getragen wird und das Kapital gelesen hat. Sondern wir müssen daran intervenieren, um dafür zu sorgen, dass die so drauf sind. Wir müssen mit den Bewegungen, die da sind, arbeiten, aber nicht nur passiv quasi zugucken, sondern halt intervenieren und die in unsere Richtung prägen, indem man denen aktiv hilft, indem man aktiv, nützlich interveniert und dadurch diese Bewegungen voranbringt und dann Einfluss darauf gewinnt. Und das, also das heißt, bei dir kommt mir das so vor, als ob du denkst, es ist alles finster. Es ist alles nur das Falsche. Ja. Es ist alles nur der Staat und der Wert. Und ja, das ist, also ich denke, das ist zutiefst unmaterialistisch und das ist überhaupt nicht, das ist keine marxistische Sichtweise. Es gibt überall Widerstand und wir müssen da intervenieren und das organisieren. Ich würde kurz die Frage weitergeben, dass wir noch ein paar Fragen aus dem Publikum sammeln, weil das sonst hier zu monopolisierend ist. Jo. Danke für die Vorträge, danke auch für den Blick. Ich habe jetzt konkrete Fragen auch auf den Demokratieprozess. Wir reden über Demokratie und dann, was ich irgendwie auch verstanden habe, Demokratie ist ein Prozess, eine historische Entwicklung, der ist auch erfahrungs- und generationsabhängig. Der Ruf nun nach mehr Demokratie oder stärkere Demokratie ist ja auch ein Ruf nach, ja, was ist ein Optimum an Demokratie? Ist die Demokratie optimal oder kann die Demokratie optimal sein? Weil wir haben auch gelernt, in den letzten Monaten, Demokratie ist auch kompatibel mit dem Kapitalismus und scheinbar gibt es Widersprüche, aber auch irgendwie Relationen, die den Kapitalismus wirksam erhalten. Nicht zu vergessen, Demokratie selbst, das Modell des Demokratischen, ist immer noch eine Herrschaftsform. Der zweite Referent auch gesagt hat, Demokratie ist aber gleichzeitig nicht nur per se Demokratie. Es gibt mehrere Varianten des Demokratischen, weil wir auch mehrere Demokratiesysteme finden auf der Welt, in den unterschiedlichen Ländern, in den unterschiedlichen Kulturen. Wenn wir von Demokratie sprechen, meinen wir auch oft den politischen Begriff demokratischen, weil wenn wir in die Industrie schauen oder auf die Äcker oder irgendwie in Supermärkten, da ist irgendwie sehr schnell Schluss mit der Demokratie, weil es halt starre Hierarchien gibt, irgendwie so Gesetze, also Eigentümer und Angestellte und sowas. Da wollte ich fragen, Demokratie als Ziel und was weiter? Also was ist nach dem Ziel? Zugespitzt formuliert, brauchen wir mehr Demokratie, brauchen wir eine optimale Demokratie oder hindert uns die Demokratie an einem wirklich vernünftigen und freien Miteinander? So. Also ich kann vielleicht nochmal sagen, also ich würde sagen, wir brauchen nicht irgendwie noch etwas nach der Demokratie. Und also es ist doch einfach so, dass Demokratie würde doch dann heißen, es gibt eine Gesellschaft, in der alle gleichermaßen in einem offenen Dialog teilhaben können und sich austauschen können darüber, was wie produziert werden soll, wie gelebt werden soll und so weiter. Und dass da halt keine Restriktionen stattfinden, die zum Beispiel hängen an dem Zugang durch Geschlecht, Nationalität und so weiter, wie das eben traditionell immer war, oder eben auch durch die Eigentumsverhältnisse oder andere Sachen, die eben ausgeschlossen wurden von diesem Prozess. Und, ja, Herrschaft, ich meine, du kannst dich daran aufhängen, aber Internet. Ja, aber wenn es so eine Wortfrage ist, also ich meine, das heißt auch einfach, die das Volk ist so, verwaltet sich selbst in Selbsttätigkeit und in Streit. Dazu gehört und das ist doch, also du kannst das jetzt Herrschaft des Volkes nennen, Selbstherrschaft des Volkes, Autonomie ist auch Freiheit in einem bestimmten Sinne und in einem anderen Sinne ist es Selbstgesetzgebung und dadurch auch Selbstbestimmung und Selbstrestriktion. Also und das ist sozusagen, je nachdem von welcher Seite man es sieht, Selbstgesetzgebung ist natürlich auch eine Art von Gesetzgebung und nicht einfach nur totale Willkür. Und so verstehe ich das zumindest dann, Demokratie. Dass es schon eine verbindliche Form gibt, in der aber Freie und Gleiche miteinander diese Belange des Gemeinwesens klären. Also ich würde mich dem genau anschließen. Also ganz einfaches Beispiel. Stellt euch vor, ja, wir sind im Sozialismus, es ist alles geil, Kommunismus ist etabliert, die Bourgeoisie ist gestürzt, es gibt keine Klassen mehr, die Produktionsmittel werden irgendwie gesellschaftlich verwaltet und alle kriegen halt was davon ab. Alles geil, okay, jetzt stellt sich die Frage. Die einen sagen, ja, ich will aber noch mehr Umweltschutz und noch mehr Klimaschutz. Die anderen sagen, ich will, dass alle mehr chillen, noch mehr Freizeit, mehr Kunst, bla bla bla. Und andere sagen, naja, ich will mehr Luxus. Kann sein, dass man das nicht auf der Individualebene lösen kann. Dass die Gesellschaft als Ganze global entscheiden muss, welchen dieser Wege sie geht. Und ich denke, das sollte dann die Mehrheit irgendwie entscheiden. Da sollte ein Deliberationsprozess stattfinden und dann sollten die Leute darüber abstimmen. Es sollte keine kleine Elite von Parteibonzen diese Entscheidung treffen. Und das ist natürlich Herrschaft in dem Sinne, dass wenn die Mehrheit entschieden hat, die das natürlich auch durchsetzen muss. Also die Gesetze, die dann beschlossen werden, müssen durchgesetzt werden. Ich halte das nicht für das Grundübel, sondern das ist vernünftig, das so zu tun. Aber meine Differenz zu deiner Position ist halt, ich denke nicht, dass wir diese Demokratie hier erhalten sollten, sondern ich denke, eine richtige Demokratie wird es erst geben, wenn es einen Sozialismus gibt. Und unser Weg muss sein, der Weg zum Sozialismus. Und der Weg zum Sozialismus geht nicht unbedingt über Mehrheiten in diesem System. Weil wir haben eine tiefgreifende, pessimistische, kapitalistisch-realistische Einstellung bei großen Teilen der Bevölkerung. Wir haben das Problem der Parteiendemokratie allgemein. Also, dass die Interessen der Menschen nicht korrekt bündeln kann. Wir haben das Problem der Medien, dass die in Privathänden sind. Und deshalb große Teile der Bevölkerung quasi beeinflussen können mit Falschinformationen. Oder nicht Falschinformationen, aber irrelevanten Scheiß. So, das macht Greta Thunberg im ICE oder so. Also ich denke nicht, dass diese Demokratie zu retten ist, sondern ich denke, wir brauchen eine neue Demokratie und die gibt es nur im Sozialismus. Also ist unser Ziel, wie kommen wir in den Sozialismus? Und dabei brauchen wir nicht darauf zu achten, erstmal die Mehrheit auf unserer Seite zu haben. Die Demokratie ist etwas, was wir erst errichten müssen. Darf ich dazu noch was sagen? Ganz kurz, ja. Ach, ganz kurz, ja. Wie soll man darauf immer ganz kurz antworten? Das ist immer, ich verstehe, dass das die Debatte fordert, aber es macht die Argumente schlechter. Ja. Also, das, was man sich nicht vorstellen kann, und da haben diese kritischen Theoretiker oder pseudokritischen Theoretiker wie Honneth Habermas recht, ist, die Vorstellung einer entdifferenzierten Gesellschaft, wo Arbeitsteilung vollständig aufgehoben ist und so weiter. Das ist ein vormodernes Ideal, das untauglich ist für die Vision eines zukünftigen Sozialismus. Selbstverständlich werden wir Interessengegensätze haben in sozialistischen Gesellschaften und die müssen ausgehandelt und ausgetragen werden. Es sind aber dann keine antagonistischen mehr im Sinne der Klassenspaltung, der kapitalistischen Klassenspaltung. Das ist der einzige Unterschied. Ja, aber die Prager Reformer beispielsweise 68 haben selbstverständlich mit der Option gearbeitet, dass es mehrere sozialistische Parteien geben muss. Rosa Luxemburg hat selbstverständlich darauf hingewiesen, dass es die Erstarrung der Partei ist, wenn man die interne Diskussion tötet, es unterschiedliche Tendenzen, Strömungen und so weiter nicht mehr geben darf. Ja. Also in ein solches Muster darf man nicht zurückfallen. Und das wäre sozusagen meine Hauptkritik an der an der Betonung der Minderheitenposition. Wir müssen die Frage beantworten, wie wir einen Rückfall in stalinistischen Terror im Namen der guten Revolution vermeiden können. Und meines Erachtens geht das nur, indem man Grundelemente dessen, was man jetzt als bürgerliche Demokratie bezeichnen könnte, bewahrt im Sinne einer transformativen Demokratie. Das ist ja, die Alternative ist ja nicht retten oder was ganz Neues, sondern ansetzen an dem, was da ist, das nehmen, was gut ist und ausbauen und erweitern. Das wäre eigentlich meine Vorstellung. Ja? Und die Leute werden für eine sozialistische Perspektive nur zu gewinnen sein, wenn sie das Gefühl haben, es ist mehr Demokratie. Sie sind besser an Entscheidungen beteiligt. Sie können mehr Einfluss nehmen und so weiter. Wenn sie diese Perspektive nicht haben, dann ist meines Erachtens die Transformationsperspektive von Minderheiten nur dann eine legitime, und da müsste man es aber auch ausbuchstabieren, wenn die andere Seite die Demokratie beseitigt, also offenkundig beseitigt. Wenn sie die Verfassung bricht, Trump ist schon sozusagen über die Grenze dessen, aber es gibt noch nicht eine gewaltsame Repression gegen andere Kräfte. Wenn das aber eintritt, ja, ich muss aufhören, wenn das aber eintritt, muss man neu überlegen. Ja, und also hier in Leipzig, ich weiß nicht, ob jemand im Publikum ist, ist diese Lenin-Schrift, die Imperialismus-Schrift von Lenin, neu aufgelegt worden mit einem Vorwort unter anderem von Dietmar Dart, wo immer ein linker Soziologe kritisiert wird oder linke Soziologen, wo ich immer den Eindruck habe, das soll ich sein, aber ich werde nie zitiert. Selbstverständlich muss man unter solchen Bedingungen, wo die herrschenden Klassen die Verfassung außer Kraft setzen, beseitigen, über alle Mittel des Widerstandes nachdenken. Das ist eine völlig klare Frage. Nur die Antworten darauf sind sehr schwer. Also wollen wir uns widersetzen mit Waffengewalt? Wir sehen da ziemlich schwach aus, glaube ich, wenn man an sowas denkt. Sie glauben das nicht? Ja. Also ich habe beim heutigen Stand der Waffentechnik habe ich so meine Bedenken, wenn wir da plötzlich antreten müssten. Ja. Okay. Danke. Inputs, also für die Diskussion. Ich habe eine ganz konkrete Frage. Ich habe mich gefragt, inwiefern die gewachsenen Verhältnisse in Ostdeutschland inklusive der historischen Erfahrung eines Staatssozialismus als auch die Sowjetisierung, die da stattgefunden haben, also die sowjetische Erfahrung, sowie der Transformationsprozess von der Treuhand, dem Gebären der Treuhand bis hin zur all das, was mit einhergeht, die ganzen Abwertungserfahrungen, das ostdeutsch gemacht werden, also einen extrem schnellen Spätkapitalismus zu erleben innerhalb kurzer Zeit, inwiefern das möglicherweise einen besonderen Bogen bieten kann, um eine von breiteren Kreisen getragene Kapitalismuskritik anzuschieben. Und möchte darauf antworten? Also ja, ich bin ein bisschen skeptisch dem gegenüber. Also ich verstehe auf jeden Fall den Ansatz, aber ich glaube, das Problem mit großen Teilen der Bevölkerung in Ostdeutschland ist, dass eine doppelte Enttäuschungserfahrung da war. Quasi der Zusammenbruch des Realsozialismus hat quasi die Unterlegenheit dieses Systems für die Leute zur Schau gestellt. Dann hat man so gehofft, ja, also einige zumindest, ja, jetzt kommt Demokratie, jetzt wird alles toll. Natürlich war für die Leute erstmal das Gegenteil der Fall. Also es gab gerade für schlechter Verdienende eigentlich massive Probleme. Also die Einführung des Kapitalismus hat ja, was die Sozialsysteme angeht, die Sicherheit für das Individuum eigentlich erstmal negative Effekte gehabt, was große Teile der Bevölkerung angeht. Ich glaube aber, dass das nicht zu einer Wut gegen das System führt, sondern erstmal zu einer totalen Enttäuschung. Das Problem, was viele Linke haben bei ihrer Analyse, ist halt, dass sie denken, das, was die Leute am Kapitalismus hält, ist die Zustimmung zu diesem System. Und das, was die Leute dazu bringt, in Opposition zu gehen, ist zu sehen, dass dieses System nicht in ihrem Interesse agiert oder dass es nicht in ihrem Interesse ist, im Kapitalismus zu leben. Ich glaube, der Kulturtheoretiker Mark Fischer hat aber eindrucksvoll gezeigt, dass der stärkste Stabilisator für das System, der Glaube daran ist, dass es keine Alternative dazu gibt. also der Glaube an die Alternativlosigkeit des Systems, der Glaube daran, dass wir eigentlich eh keinen Einfluss auf die Politik haben, dass wir nichts ändern können, dass eh alles gleich bleiben muss und so weiter. Also es mag sein, dass die Leute unzufriedener sind mit dem Kapitalismus in Ostdeutschland, aber sie sind auch in besonderem Maße politisch traumatisiert. Und ich würde dieses politische Trauma als etwas betrachten, das gegen uns spielt. Also das sorgt dafür, dass es schwieriger ist, die Leute davon zu überzeugen, dass sie was verändern können und dass sie eine Art produktive Energie entwickeln können, dass sie die Gesellschaft auf eine positive Art und Weise verändern können. Darf ich dazu noch was sagen? Ja. Nein. Ja. Also kurz. Wie sage ich das jetzt wieder kurz? Ja. Also nirgendwo ist diese Dualität, Sozialismus ist eine gute Idee, aber leider in der Praxis nicht zu verwirklichen, ausgeprägter als in den neuen Ländern. In den empirischen Forschungen, die wir selber gemacht haben, aus denen geht klar hervor, oder es gibt auch so ein Buch von Uta Heider, so einer Frau, die sich bei ATTAC engagiert, die Biografien rekonstruiert hat von ehemaligen DDR-Bürgerinnen, aus denen klar hervorgeht, dass die Treuhand-Erfahrung eine traumatische Erfahrung ist. Aber auch diese traumatische Erfahrung hat lange Zeit oder findet keinen adäquaten Ausdruck, hat keinen adäquaten Ausdruck gefunden im politischen System. Zum Teil hat sie sich bei der PDS und dann bei der Linken orientiert. Sie orientiert sich jetzt teilweise bei der AfD. Und es hängt auch damit zusammen, dass bei uns natürlich ein Tabu war, darüber zu diskutieren, ob es nicht in diesen staatssozialistischen Gesellschaften manche Phänomene, Entwicklungen, Strukturprägungen gegeben hat, die so falsch nicht gewesen sind. Es gibt jetzt zum Beispiel eine US-Wissenschaftlerin, hat ein Buch geschrieben, warum Frauen im Sozialismus besseren Sex haben. Gibt es bei Suhrkamp, und die hat einfach die Studien ausgewertet, die nach dem Systemumbruch 89 in den osteuropäischen Staaten gemacht worden sind, und stellt fest, dass es Zusammenhang gibt zwischen relativer ökonomischer Selbstständigkeit und dem Selbstbewusstsein in Partnerschaften mit Auswirkungen auf Sexualität. Sie stellt nicht nur das fest, der reißerische Titel ist sicher von Suhrkamp. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, es braucht auch eine genaue Auswertung dessen, was da schiefgelaufen ist, aber auch was möglicherweise nicht schiefgelaufen ist in diesen staatssozialistischen Gesellschaften. Die ökonomische Selbstständigkeit von Frauen war, auch wenn sie die Hausarbeit machen mussten, was scheiße war, aber trotzdem was Gutes. Ja? Das Gleiche gilt, also wir kommen ja im Bildungssystem wieder dazu zurück, sozusagen langes gemeinsames Lernen als eine Voraussetzung dazu zu akzeptieren, dass auch diejenigen, die aus der Arbeiterklasse kommen, aus der Arbeiterschaft Chancen haben und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass letztendlich aus der DDR-Erfahrung und der Treuhand-Erfahrung die Funken schlagen für einen neuen Sozialismus, der auch was anderes sein muss im 21. Jahrhundert als im 20. Jahrhundert. Es muss ein Sozialismus sein, der in gewisser Weise der Griff an der Notbremse ist, wenn man so will. Ja? Also es muss ein Ökosozialismus sein. Und so weiter und so weiter. Ich muss ja kurz sein, deshalb. Ja. Wir haben noch viel. Ich möchte einen ganz kurzen Einschub machen. Vielleicht um die Untiefen und Widersprüche dieses Dings nochmal prägnant zu benennen. Die Deutsche Demokratische Republik ist abgeschafft worden, auch durch demokratische Proteste. Und die Nachfolgerpartei der Partei, die diesen Staat verwaltet hat, das war die Partei des demokratischen Sozialismus. Es geht nicht darum, ob wir das jetzt demokratischer nennen oder mehr Demokratie fordern. Es geht um den politischen Gehalt der Frage, die verhandelt wird. Ich habe das Gefühl, dass wir uns hier in sehr viel Pseudokonkretionen bewegen, und das macht es für mich schwierig bei manchen Punkten. Würdest du das kurz aussehen? Was ist Pseudokonkretion? Naja, also wo es mir zum Beispiel dran auffällt, ist, ja, es gibt einen Widerspruch in dem, was ich sage. Ich mach's. Auf der einen Seite sage ich, es gibt überhaupt keine Linke und es gibt überhaupt keine Chance auf die Revolution, und was wir brauchen, ist die rücksichtslose Kritik alles Bestehenden und wirklich das Überwinden von Geschichte. Und ihr sagt, ja, da steht sehr unvermittelt nebeneinander. Auf der anderen Seite, wo komme ich von euch ein? In unterschiedlichen Variationen so ein bisschen gesagt, nee, es gibt eine Linke und wir sind stark und wir können die auch aufbauen. Was wir aber nicht machen können, ist, Herrschaft und Staat zu überwinden. Was ich höre, ist, wir haben doch total viele Kampfplätze und wir können doch an total vielen Möglichkeiten kämpfen, aber anlegen mit den Leuten, die die Herrschaft haben, mit dem Staat, mit der bewaffneten Formation, mit der besonderen Formation bewaffneter Menschen, das können wir auf keinen Fall. Das ist auch ein Widerspruch. Und ich glaube, das müssen wir irgendwie akzeptieren, dass wir alle uns in diesen Widersprüchen bewegen. Und wenn es die Patentlösung gibt, dann bitte setze sie jemand durch, damit wir aus dieser Scheiße rauskommen. Ja, du hattest noch eine Frage. Ich wollte noch mal auf, Herr Dörber, Sie hatten schon mal auf verschiedenen anderen Arenen angesprochen, die es ja gibt, also auch Arena der Reproduktion beziehungsweise auch ökologische. Weil es gibt ja immer mehr Titel, die sich mit so einer Dichotomie zwischen Kommunitaristen und Kosmopoliten sich beschäftigen oder Partikularisten oder Universalisten, wie auch immer. Und als ich Ihnen bei dieser Analyse, die wir auch hier jetzt haben, auf dem Podium super interessant finde, ist, dass mehrere Teile dieser Bewegungen, die es dort gibt, sich aus sowohl linken, aber auch rechten Teilen der Gesellschaft speisen und jetzt zum Beispiel von Ihnen ja auch so eine mehr oder weniger dann doch, okay, wir müssen einfach in einen Demigrationsprozess stehen, wir müssen irgendwie aufeinander zukommen. Sie haben vorhin das Beispiel bei Ende Gelände genannt, dass dort die Bewegungen auf die Arbeiter zugehen und das ist ja schon der richtige Weg und wenn wir das nur ein bisschen weitermachen, dann kommen wir ja alle zusammen, weil wir stehen ja irgendwie, also hat das so ein bisschen daran gehört. Was ich jetzt fragen will ist, wie übersehen wir da nicht, dass es nicht doch eigentlich eine doch fast schon antagonistische Position zwischen diesen beiden Bewegungen, zwischen diesen Aufspaltungen gibt, im transnationalen Oben und Unten, da gibt es ja ganz viele Begriffe, die da von verschiedenen Autoren ins Feld geführt werden und weil auch gerade die Unterhaltung, die hier geführt wird, weil wir immer wieder über den Sozialismus und über den Klassenkampf sprechen, ist ja auch hier mitunter sehr stark ökonomische Brille ist, die hier im Raum steht, haben wir nicht auch in Bezug auf das, die Aussage, die du häufiger getroffen hast, dass, okay, haben wir jetzt den Sozialismus, dann können wir uns um die Demokratie kümmern und dann ist das sozusagen abgehandelt. Laufen wir nicht Gefahr, dass wir mittlerweile uns durch verschiedene Emanzipations- und Prozesse das nicht mehr reicht? Also, dass wir dann dass wir an einen Punkt kommen, wo dann gefragt wird, okay, jetzt haben wir vielleicht irgendwie den materiellen Sozialismus erreicht, aber es gibt immer noch Fragen des Rassismus oder der geschlechtlichen Ungleichheit, der ökologischen Frage und dass sich da doch dann Dichotomien aufmachen oder Protestlinien, die jenseits dieser ökologischen Frage, herrschen. Genau, und da wollte mich eigentlich mal interessieren, auch wie die Meinung innerhalb des Podiums ist, weil ich hier bisher immer nur von Ihnen, Herr Dörner, so ein bisschen das zumindest sehe, ich weiß aber nicht, wie es in Bezug auf diese Spannungen sozusagen innerhalb der Bewegung sehen und von den anderen Teilen des Podiums, das zwar mal vage am Rande ernannt worden ist, aber sich eigentlich ja fast ausschließlich eben auf die großen Fragen des Kapitals konzentriert wird und ich habe das Gefühl, da wird vielleicht manchmal der gesamthistorische Kontext des 21. Jahrhunderts außen vor gelassen. Ja, vielleicht zwei Redner, die darauf antworten. Kurz was dazu sagen, ja. Also ja, ökologische Bewegung, klar, also ich habe das jetzt ja auch vorhin nochmal gestärkt, dass ich denke, dass es eine wichtige Bewegung ist, auch eine zentrale Frage der Gegenwart. Und gleichzeitig denke ich eben, dass es eben dringend notwendig ist, dass die ökologische Bewegung sich zu einer Klassenbewegung radikalisiert. Also ich, Klassenbewegung meine ich eben, da ist es auch notwendig, dass das Eigentum aus den Händen der Bourgeoisie gerissen wird, die das natürlich weiterverwerten will und eine Wachstumsdynamik am Laufen hält, von der wir alle wissen, wo sie hinführt, nämlich eben in den Abgrund, weshalb wir ja auch die Notbremse ziehen müssen, was ja gerade gesagt wurde. Aber da glaube ich eben auch wieder, da bin ich eben auch wieder sehr skeptisch, dass das geht ohne einen Bruch und dass es auch geht ohne eben wirklich, also ohne dass man da wirklich dann auch anders produziert. Und wer soll das tun, wenn nicht die Leute, die auch wissen, wie man produziert oder überhaupt diese Fähigkeiten haben. Also es gibt Maschinen. Ja, wer baut die Maschinen, wer wartet die Maschinen, wer bringt die Produkte von A nach B? Also das ist eine Träumerei, von der ich überhaupt nichts halte. Aber genau, ich habe es ja in meinem Statement am Anfang schon angerissen, auch mit der feministischen Bewegung, ja klar, also das war gewissermaßen auch eine Selbstkritik an der, also den, nicht nur der empirischen Zusammensetzung des Podiums, sondern vielleicht auch an der Ausrichtung des ganzen marxistischen Diskurses, der das halt nicht auf dem Schirm hat, aber auch da, klar, gibt es ja extrem große Bewegungen seit 2016 in Polen, Argentinien, Chile und so weiter. Und ja, ich denke halt auch, dass nicht mitgelöst werden kann oder so durch irgendeine Art von Linker oder marxistischer Linker, die halt glaubt, das fällt dann einfach so ab. Irgendeine Befreiung der Frau wird dann halt auch schon so mit dabei sein, wenn man dann halt mal den Sozialismus macht. Also das glaube ich auf jeden Fall nicht. Aber auch da ist es ja ganz interessant, wie auch bei der Öko-Bewegung, dass dann auch diese neuen feministischen Bewegungen einen starken antikapitalistischen Einschlag haben, weil sie halt sehen, dass eigentlich diese Probleme von zum Beispiel Sorgearbeit, also die ganze geschlechtliche Arbeitsteilung, sich eben sehr schwer in dem kapitalistischen System lösen lassen. Und auch da gibt es Konvergenzen, ne? Also innerhalb der Bewegungen. Ja, und mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Eine kurze Rückfrage, also nur nochmal für die Redner. Auch, wenn es eine direkte Rückfrage ist, dann kannst du sie jetzt stellen. Okay. Ging eigentlich nur darauf, dass du gerade gesagt hast, dass okay, diejenigen, die jetzt zum Beispiel in Bezug auf das Klima, die jetzt leider die Kompetenz halten oder die dafür verantwortlich sind, ja wiederum auch diejenigen sind mit viel Kapital. Das weiß ich gar nicht. Nee, jetzt habe ich nicht gesagt. Doch, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Also, die Bourgeoisie trägt sozusagen den Großteil der Klimaverschmutzung mit oder trägt eine Mitverantwortung dazu bei. Und dass deswegen sozusagen auch ein Großteil der Klimabewegung antikapitalistisch ist. So, jetzt frage ich mich nur, okay, wenn ich jetzt aber rausgucke, wer jetzt zum Beispiel in diesen Debatten halt eben kritisiert wird, eben ist auch ein großer Teil die untere Mittelschicht. Es sind eben nicht nur die ganz großen Kapitalisten oben, die alles machen, sondern es sind auch andere Teile. Und die sind aber wiederum auch Teil derjenigen, die sich vom kapitalistischen System selber wiederum bedroht sehen, aber in ihrer, aber sozusagen gar nicht aufeinander eingespielt sind. Deswegen finde ich es manchmal etwas, scheint mir diese Konfliktlinie zum Beispiel gerade bei den ökonomischen und den ökologischen nicht so klar zu sein, wie das man ja vielleicht an der Fridays for Future Bewegung suggeriert. Das ist das, wenn man sich das mal konkret anguckt, wer auch dementsprechend auf so eine Bewegung reagiert. Das ist halt eben nicht nur die VW-Aufsichtsratschefs sind, sondern auch eben kleine mittelständische Unternehmer zum Beispiel oder auch meinetwegen Angestellte in der unteren Mittelschicht, die ich jetzt nicht unbedingt als Bourgeoisie bezeichnen würde per se. Das war mir meine Nachfrage. Ich weiß es nicht so genau. Also, ich meine, es ist doch die Frage, also es wird ja viel erstmal geredet über Konsum, aber dann ist ja die Frage, man kann nur konsumieren, was man auch produziert hat. Und dann ist die Frage, wie wir produziert und wer entscheidet darüber. Und in welchem Verhältnis stehen die verschiedenen Eigentümer zueinander? Natürlich stehen die halt alle in Konkurrenzverhältnissen zueinander und müssen deshalb ihre Produktion rationalisieren, ausweiten und so weiter. Und es betrifft natürlich auch genauso den kleinen Mittelständler. Und wenn du jetzt über, also klein, ich meine, im Mittelstand in Deutschland ist ja der Mittelstand, also jeder, der noch ein Unternehmen hat mit 2000 Angestellten, ist noch Mittelständler in Deutschland. Also, aber die, wenn du dann sprichst von, dass da irgendwie auch andere Leute mit drin hängen, also dann sind wir wirklich halt beim individuellen Konsum oder bei der Abhängigkeit von Arbeitsplätzen. Natürlich, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, das halt Autos herstellt und ich verdiene da halt meinen Lohn, natürlich bin ich dann davon abhängig, dass das Unternehmen Autos verkaufen kann. Also natürlich sind deshalb halt viele Leute irgendwie damit involviert, aber letztlich ist es eben nicht so, dass alle Leute die gleiche Entscheidungsmacht darüber haben, was produziert wird und dass auch nicht alle Leute daraus Profit schlagen, ja, dass Umweltverschmutzung produziert wird. Und da muss man halt schon nochmal differenzieren dann. Ja. Ich würde die nächste Frage nehmen, meine Liste ist sehr lang. Ja, dass wir eigentlich? Ja, ich würde sagen, wir machen noch drei Fragen und aber, dann... Aber ich war direkt angesprochen, darf jetzt dazu nichts mehr ganz, sagen. Ganz kurz. Lieber ein paar Fragen von der Liste weg. Naja, wir würden lieber noch mehr Fragen dran nehmen. Also, wenn Sie es in zwei Sätzen kurz... Das kann ich nicht. Gut, dann würde ich die nächste Frage dran nehmen. Ja, also, beziehungsweise, okay, du bist der Nächste. Okay. Ich habe eine ganz kurze Frage, vielleicht ist sie auch kurz beantwortbar lassen. Und zwar das parlamentarische System, einfach so wie es ist, zum Beispiel in Deutschland oder in anderen westlichen Staaten, seht ihr das für die Durchsetzung eurer politischen Ziele als Hindernis oder als eine Reihe oder als Potenzial für ungenutzten Nutzen? Also das kann ich ganz schnell beantworten. Also ich würde es als Mittel auf jeden Fall verwenden. Also ich verwehre mich gegen so ultralinke Positionen, die sagen, naja, wir dürfen damit gar nichts zu tun haben. Es ist nützlich, dass es den Parlamentarismus gibt. Wir haben Vorteile dadurch, dass wir in einem zumindest formal demokratischen System leben. Aber ich denke, der Weg führt immer über die Überwindung dieses Systems. Also man kann da zum Beispiel irgendwie im Bundestag ein paar Initiativen starten, Themen setzen und so weiter. Aber im Endeffekt denke ich, dass man, und das ist unsere Differenz, also ich denke, dass eine revolutionäre Überwindung dieses politischen Systems notwendig sein wird. Und dass das durch eine Massenbewegung getragen werden muss, aber diese Massenbewegung muss nicht unbedingt die Mehrheit der Bevölkerung repräsentieren, sondern es muss einfach eine starke Massenbewegung sein, die sich vor allem wahrscheinlich aus den urbanen Massen rekrutieren wird und die dann letztendlich ein neues politisches System etablieren muss. Ja. Okay, nächste Frage. Hallo. Dennis, du hast am Anfang deinem Beitrag darüber geredet, dass wir quasi auf die Mehrheit scheißen müssen, und das ist natürlich wirklich gewagte Aussage bei einer Podiumsdiskussion über Demokratie. Ich finde ja auch geschrieben, dass du sagst, Mehrheit müssen wirklich hart organisiert werden und Menschen können nur durch praktischen Erfolg überzeugt werden. Und das verstehe ich noch nicht so ganz genau. Kannst du es vielleicht mit ein paar Beispielen nochmal erklären, weil das finde ich ein bisschen krass. Okay, also es geht nicht darum zu sagen, wir wollen keine Mehrheit haben, sondern es geht wirklich darum zu sagen, die Mehrheit ist nicht die Voraussetzung dafür, dass wir politisch aktiv werden können. Die Mehrheit kann gewonnen werden, aber sie kann nicht gewonnen werden durch Worte. Und ich glaube, das ist auch, was ich dir kritisch vorwerfen würde. Man kann die Mehrheit nicht in vielen Situationen nicht gewinnen durch reine Worte, sondern man muss politische Veränderungen durchführen, von denen die Menschen profitieren, wo sie sehen können, dass Sozialismus möglich ist oder dass beispielsweise es möglich ist, die Bourgeoisie zu schlagen und so weiter und so fort, also dass wir bestimmte Dinge praktisch implementieren und dann überzeugen wir die Menschen auch davon, dass das geht. Also das heißt beispielsweise die Enteignung der Energiekonzerne oder die Enteignung aller Wohnungen, die Umverteilung dieser Wohnung an die Bevölkerung. Also man könnte alle möglichen tollen Dinge machen, wenn man an der Macht wäre. Und wenn man diese Dinge machen würde, dann würden größere Teile der Bevölkerung sehen, dass unsere sozialistische Agenda korrekt ist. Also wirklich ganz einfach, stellt euch vor, man würde das Wohnungsproblem, das Gesundheitsproblem, Pflegenotstand und so weiter und so fort, Klimawandel, Infrastruktur, man würde diese Dinge einfach aus konsequent sozialistischer Perspektive angehen. Ja, indem man den Staatsapparat übernimmt. Ja, das sieht, zum Beispiel, so wie das in der Oktoberrevolution gemacht wurde. Oder indem man solche Bewegungen hat wie die Gelbwesten, die auf den Straßen sind, massenhaft Arbeiterinnen, die am Streiken sind, irgendeine Situation, eine Gelegenheit, und dann ergreifen die Kräfte der radikalen Linken diese Gelegenheit und erobern die Macht. Also das ist eigentlich doch das, wovon Marx auch spricht, wenn es um die Revolution geht. Das ist das, wovon Lenin spricht, wovon Luxemburg spricht. Ich verstehe nicht, warum quasi jetzt plötzlich diese Möglichkeit einer revolutionären Eroberung der Macht als etwas vollkommen Jenseitiges angesehen wird, wo wir ja eigentlich zum Beispiel bei den Gelbwesten sehen, dass die Periode der revolutionären Bewegung nicht vorbei ist. Okay, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, wir beenden das hier und wir treffen uns danach alle noch draußen. Also wer noch Lust hat, weiter zu diskutieren. Ich weiß nicht, wer von den Referenten noch bleibt. Vielen Dank. Dann können wir das dort fortsetzen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Oh. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass ihr da wart und bis bald. Das war unser leichter Konzentrationsversprechen.